zu einer neuen Folge des Pokerlab Podcast. Ich bin der Adam. Ich bin der Tom. Ich bin die Sandra. Ich bin Florian. Ich bin Robin. Wir haben uns heute zum Thema genommen, Pokémon. Da. Das ist schon ziemlich der falsche Ton, den du machen könntest. Ja, Robin ist heute beim ersten Mal mit dabei, also von daher. Und ich werde 80% der Zeit lachen. Bitte nicht. vor allem wollen wir heute nicht über die Serie oder dergleichen reden, sondern vorrangig haben wir uns vorgenommen, über die Spiele zu reden, also alles, was damit verbunden ist, ob es nur Ableger sind oder wirklich die richtige Reihe. Aber Ausflüge zur Serie oder zu Kartenspielen oder dergleichen ist kein Problem. Aber der Florian hatte so eine wunderschöne Bezeichnung für den Podcast. Ja, der Pokémon-Podcast. Sehr gut. Pokémon-Podcast. Wunderschön. Danke. Eine Runde Applaus für Florian. Ja, komm, eine Runde Applaus. Ja, ey, das war übelst schwer. Also, wir fangen im Pokalab Pokémon Podcast damit an, damit ich euch jetzt erstmal frage, um das alles ins Laufen zu bringen, womit habt ihr überhaupt angefangen? Mit welchem Spiel hattet ihr zuerst Kontakte mit Pokémon? Oder insgesamt, erstmal, wie hattet ihr insgesamt erstmal Kontakt mit Pokémon und mit welchem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Also das erste Spiel, das ich gespielt habe, war Platin, Pokémon Platin Edition. Das ist ziemlich spät. Das ist ziemlich spät, ja. Das ist sehr spät. Aber ich habe die zeitigeren Spiele nachgeholt später. Dann noch. Ach so. Ich war. Sorry. Kein Problem. Okay, ich habe angefangen mit der Smaragd und dann habe ich mir noch die Rubin geholt. Und Smaragd war für ein Advanced, ne? Ja. Genau. Ja. Also ich hatte ein Advanced SP und Smaragd ist eigentlich so die Edition. Deswegen habe ich nicht davor angefangen. Okay. Ja, Smaragd ist einfach so die Edition, die irgendwie so meine ganze Kindheit so geprägt hat, weil ich die gefühlte 5 Millionen Mal neu angefangen habe und wieder durchgezogen. Ja, und dann hatte ich irgendwann dann für ein DS die Pearl. Ja, das war ja, so die Pearl alles, was schön. Ich... Die Perl war gemäßigt. Die war nice, ne? Die war und das sind so die Editionen, die ich in meiner Kindheit gezockt habe und dann habe ich jetzt halt noch so die weitergezockt. Ja, Soul Silver, Platin, Blattgrün. Jo, da gehen wir dann auf jeden Fall nochmal durch die genau. ganzen Editionen. Ja, Sandra? Chronologisch. Das kriegen wir nie hin. Ja doch, ich denke mir schon, dass wir es hinkriegen. Ja, vielleicht. Meine ersten Spiele, die immer noch meine Lieblingsspiele sind, ist... Pokémon Smaragd und teilweise noch Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Und ja, damit habe ich eigentlich angefangen. Und die habe ich auf den Emulatoren so oft durchgespielt, ich kann es überhaupt nicht mehr zählen. Also es war genauso wie bei Tom. Und ja, mit dieser Edition bin ich aufgewachsen und ich liebe sie immer noch heutzutage. Ja, man muss dazu sagen, dass Sandra ursprünglich für heute gar nicht eingeplant war. Und dann haben wir heute gemerkt, dass Sandra ungefähr dreimal so viele Spiele wie wir alle zusammen von Pokémon gespielt hat. Von daher ist sie jetzt mit hier dabei und wird hoffentlich mit ihrer Expertise uns zur Seite stehen. Ich werde es versuchen. Sandra ist unser Publikum-Joker. Ja, Robin. Ja, ich habe mir von einem Kumpel mal sein Game Boy Advance damals noch ausgeliehen. Mit, ich glaube, der Roten war es. Und da habt ihr den Game Boy Advance einfach um ein Jahr nicht wiedergegeben und habt das durchgezogen. wieder. Das hat jeder von uns mal gemacht. Ja. Florian, erinnerst du dich noch an den Spasten? Das musst du noch ausbiegen. Wahrscheinlich. Ja, das war mein bester Kumpel in der Grundschule. Aber wie Florian schon gesagt hat, eigentlich hatte das jeder so, dass irgendjemand ein Spiel so, wo man einfach gehofft hat, bitte fällt es ihm noch diese Woche nicht auf, ja, ich habe nur dieses Level, das will ich nur spielen. Yo, das ist allgemein so bei Gameboy-Spielen, man hat irgendwie, von jedem hat man irgendein Spiel und irgendein Spiel fehlt ihm immer und hat man keine Ahnung von bei wem das ist. Und aber die Sache ist, ich habe immer noch ein paar Spiele, wo ich nicht weiß, wo die sind. Aber die Sache ist dafür, für dieses Spiel, was du nicht weißt, wo es ist, hast du irgendwie zwei, drei Spiele. Ja, genau. Das hast du zwei andere. Und die anderen auch vergessen haben, dass du das hast. Ja, genau. Von daher ist alles perfekt. Sie ist lustig. Ich habe auch noch von DS noch solche. Von irgendeinem Typen, der es einmal leid und dann, ja, keine Ahnung. Dann warten nie wieder gesehen. Ja, kenne ich alles. Ja, bei mir war es auch die rote. Die habe ich irgendwo mal auf einen Flohmarkt. Da hatte ich auch einen Advance SP. SP? Und habe mir dann auch die rote irgendwo gekauft, weil da, und dann habe ich angefangen, die rote zu spielen und war gehuckt. Ja, die rote war ja noch vor den eigentlichen Advanced-Reihen. Ja, genau, die rote war die Color vom Game Boy Color. Genau, diese älteren. Aber die konntest du ja zum Glück spielen beim Advanced. Das ja, das war nice. Ja. Ja, dann könnt ihr mir direkt mal erzählen von euren ersten Erlebnissen und dergleichen. Also, habt ihr das noch im Kopf? Die Welten? Hm? Ich muss sagen, ich muss jetzt von mir aus sagen, ich bin eigentlich irgendwie Pokémon trotzdem sehr wenig versiert, obwohl also, ich manches gespielt habe. Ich könnte dir ungelogen die Karte noch aufmalen von, also diese Städteübersicht könnte ich dir noch aufmalen. Ohne Problem. Ich würde mich an alles erinnern. Oder an diese Scheiße. Na gut, vielleicht nicht an alle Höhlen, weil ich die habe ich immer gemieden. Ich fand die wegen Zubat. Die Höhlen scheiß Zubat, oder? Die Höhlen, wo du nicht rein musstest, bin ich nicht reingegangen. Das kenne ich ja. Die fand ich übelst nervig. Ja, die Höhlen sind immer richtig nervig. Man hat sich konsequent dagegen geweigert, diesen Blitz einzusetzen. Genau, weil das sinnlos war, das zu nutzen. Ja. Also die war ich mal gemeint. Ja, also einfach. Oh, die scheiß Siegesstraße. Na, ja, die musstest du ja machen. Das Schlimmste war eigentlich, welches Pokémon opferst du jetzt, um Blitz beizubringen? Ja, ich hab ja, ich Marzi genommen. Das sind sie, scheiße. Pizza. Dann brauch eh in jedem Team auch irgend so einen VM-Sklave, den du die ganzen VMs lernst. So ja, das war wirklich so. Ein Pokémon hast du irgend so ein Allrounder, weil es halt die ganzen alles. Ja, ich hab auch das Smaragd immer Zigzags genommen, weil das konnte nämlich schwimmen, das konnte zerschneiden, das konnte Gebühr haben. Das dürfen halt, ja. Das könnte, weiß nicht, fliegen könnte es nie, aber irgendwie den Rest. Okay. Wir lassen das kurz Robin ausmachen. Alter, bitte. Robin, bitte, mäßige deinen Ton. Okay, gut. Wir sind hier im öffentlich-rechtlichen Internet. Im Pokémon-Podcast. Pokémon-Pokala-Podcast. Pokémon-Pokala-Podcast. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht erstmal überhaupt erzählen sollen, was Pokémon ist, oder weiß das eigentlich die ganze Welt? Wer, der, die Leute, die das nicht wissen, was Pokémon ist, die haben so die einen Podcast nicht hier. Ja, das stimmt. Ja, und die wüssten auch nicht, was das Internet ist. Was vielleicht jeder weiß, wie Pokémon entstanden ist. Also wissen wir, ob es ihr wisst? Oh ja, meinst du jetzt wegen Insekten sammeln? Ja, genau. Ja, okay, erzähl ruhig. Na, ja, gut, dann sage ich schon die Pause. Ja, komm. Also das... Der Gründer von Pokémon hat einfach in seiner ganzen Kindheit Käfer gesammelt, irgendwie im Busch und alles. Und das hat ihn halt so inspiriert, dass der dann Pokémon gemacht hat. Und Ash, der ja bei uns Ash heißt, heißt in der original japanischen, ist das japanisch oder chinesisch? Ja, japanisch. Ja, in Serie oder in den Spielen hieß der genauso wie der Gründer oder Erfinder oder Entwickler. Aber wenn er Käfersammler war, warum war denn das erste Pokémon Rihorn, oder? Ja, das weiß ich aber auch. Also, es geht ja auch noch weiter. Keine Ahnung. Aus den Käfer, der hat nicht nur Käfer gesammelt, sondern auch viele Raupen. Und aus den Raupen sind dann Schmetterlinge gewachsen. Irgendwann. Gewachsen. Ja. Haben dich entwickelt. Sie haben sich entwickelt. Jo. Und das hat ihn dann dazu geführt, Pokémon zu machen. Krass. Krasser Dude. Ja. Little Background News. Es gibt zum Beispiel auch, habe ich gehört, ich weiß nicht mehr, welche Sportart das war, aber ich glaube, irgendein Karate-Weltmeister, der hat mal gesagt, später in einem Interview, warum er angefangen hat mit Karate. Und zwar hatte der als Pokémon-Karte Schlurak und der wurde dann von irgendeinem anderen Typen, die wurde dem die Karte geklaut und der wurde mit einem Karate-Kick irgendwie niedergestreckt. Ja. Und dann hatte der sich einfach gesagt, okay, diesen Trick will ich auch lernen und mir diese Karte zurückholen. Und dann hat er aber am Ende mit dem, der ihn niedergestreckt hat, zusammen trainiert und der hat die Karte wiederbekommen, aber ist halt Weltmeister geworden, was krass ist. Aber da können wir eigentlich direkt über das Kartenspiel geben, weil Pokémon hat ja ganz viele Ableger hervorgebracht, bevor wir vielleicht um diese lange, lange Zeit ernehmenden Spiele kommen. Nämlich zum Beispiel eben das Kartenspiel. Ich weiß gar nicht, ob es noch was gab, aber erstmal die Karten an sich. Habt ihr die Pokémon-Kartenspiele gespielt? Ich habe sie nur gesammelt, genau wie die Pokémon-Dog-Tags. Die habe ich alle nur gesammelt, weil ich habe die niemals benutzt. Dog-Tags? Ja, Dog-Tags. Es gibt das Pokémon-Kartenspiel für den Computer online und das habe ich gespielt. Echt? Ja, ich habe tatsächlich die Karten gespielt. Ich auch. Du auch, ne? Ich hatte so, keine Ahnung, an die 500 Karten oder sowas. Ich habe die aber auch, also... Man hat irgendwie Pokémon, war irgendwie die Karten mehr so zum Sammeln da, Yu-Gi-Oh! Mehr zum Spielen. Ich habe dann ein paar Mal sogar gegen dich, haben wir ja mal gespielt, Pokémon, aber das war vielleicht einmal irgendwie so eine Woche in ein paar Matches. Ja, das war verwirrend, dass die Karten die ganze Zeit drehen mussten. Kompliziert und so. Ja, aber es ist einfach Geld zum Sammeln. Ja, also vom Aussehen her war es. Ich finde es auch komisch, diese Spielanleitungen. Wirf eine Münze oder sowas und das ist eigentlich immer das Nervigste, weil wenn du ein Kartenspiel hast und dann kommt bei Yu-Gi-Oh! Irgendwie, also Würfel. Und bei der 6 oder wirf eine Münze oder dergleichen und dann brauchst du noch. Das hatte nie jemand mit. Nie hatte irgendjemand einen Würfel dabei. Das meine ich, Du brauchst ja auch nur diese Elementkarten, damit du dann genug von diesen komischen Karten hast, damit irgendein Angriff dann. Das ist halt so ein blödes Konzept, dass du halt die Pokémon gelegt hast, aber die konnten nur angreifen, wenn du halt diese Elementkarten hattest, auch auf der Hand und musstest dann erstmal die vollziehen und zwar irgendwie total ziemlich komisch vom Konzept her. Aber ja, da war Sammeln war's geil. Zum Sammeln war's cool. Und auch die gefälschten Karten. Ich hatte irgendwie ein Garados mit Vorentwicklung Bonita, also. Was? Nee, dann ein Einwurf drauf. Hm? Ja. Du hattest da eine Vorentwicklung oben stehen. Ja, da waren diese kleinen Kreise und da waren die. Ich hab's dann nicht gleich meine Nummer angeguckt, jetzt nicht. Das ist schon eine Weile. Warte. Aber gut, nee. Nee, die sind nicht hier. Ich habe hier nur die Box mit Pokémon Lucario, aber keine Karten drin. Ja, das sind Yu-Gi-Oh! Karten drin. Was ist ein Lucario? Das ist ja gewaltig. Ja, und die hatte ich auch. Genau, das ist das gleiche Pack. Ja, ja. So eine Alu-Dose hier. Man kann sie hören. Ja. Das war's. Ups, ich habe mein Zettel verloren. Yes. Ja. Gab's noch irgendwas in Ableger von Pokémon abseits der Spiele? Also jetzt mit den Karten noch irgendwas? Serie. Die Serie, logisch. Jo. Die habe ich zwar früher nicht geguckt, aber jetzt ne? gerade. weil ich jetzt halt auch gerade wieder so ein bisschen im Pokémon-Fieber bin. Und gerade. Deswegen wir übrigens auch den Podcast machen. Ja, genau. Weil Tom kam mit der Idee. Vor allen Dingen Pokémon Go, oder? Oh ja, das wird so geil. Das wird geil, aber das müssen wir irgendwann später nochmal einbauen. Genau, wir reden jetzt vom Anime, oder? Ja. Genau. Und ich bin gerade halt dabei, die allererste Serie zu gucken. Und also die allererste Staffel da. Also gab es quasi für jede Gameboy, für jede Spieledition gab es eine extra Serie. Wollt ihr anders also, für jede Serie? Ja, okay, also zuerst gab es doch eigentlich die Spiele und dann gab es. Ja, stimmt, stimmt. Ja, gut, das ist richtig. Ja, auf jeden Fall gucke ich gerade nämlich die allererste Serie, weil ich gerade Pokémon Blatt Grün zocke und das ist ja die Welt von den allerersten. Und das ist fies geil. Das macht viel Spaß. Weil man halt, weil es wirklich genauso ist, jede Arena-Leiterin ist die gleiche, jede Stadt hier ist gleich, wie in der Serie und deswegen. Macht das irgendwie übel Spaß, das Tom zu gucken, weil das alles selbst gerade noch so nebenbei. Ja, Tom kann direkt sehen, oh, da war ich schon mal im Spiel. Ja, das Pokémon habe ich auch schon. Da war ich und das ist im Film, im Fernsehen ist das. Ja. Yo. Mutti, hol die Kamera. Also ich fand es immer so schön, wenn man von der Schule nach Hause kommt, das Erste, was man tut, vor dem Fernseher setzen, Pokito TV auf RTL 2 angucken und dann zuerst kam Pokémon. Also die ersten paar Staffeln fand ich richtig toll mit Misty und Rocco. Aber sobald. Der nie die Augen aufgemacht hat. Genau. Ich habe mich immer gefragt, wie der was sehen kann. Weil die hatte immer Stein-Pokémon. Ja, Schwester Joy. Ja. Oh ja. Der Stecher. Aber je mehr Staffeln dazu kamen, desto. Das hat sich einfach nur wiederholt. Und sobald dann Rocco komplett weg war, dann war es eigentlich für mich komplett vorbei. Und Team Rocket hat immer. Die sind noch dabei, aber Rocco ist weg. Also das ganze Team hat sich aufgelöst, bloß. Ja, Ash und sein Pikachu sind noch da und ja. Und dass er immer von neun angefangen hat. Ja, das relativistische Pikachu, das immer wieder verloren hatte am Anfang von jeder Staffel. Ja. Mit wie vielen Jahren hat er angefangen? Mit 10? Mit 12? Ich glaube, er ist am Anfang 10. Und der ist ja immer noch 10, ne? Ja. Also. An seinem 10. Geburtstag fängt es an. Ja, Speedrun. Gerade nein, ja. Pokémon Speedrun ist immer so wichtig. Ich kann mich damit nicht begeistern, überhaupt nicht. Pokémon Speedruns. Ja, also, das ist schon echt. Aber krass. Das hat doch eigentlich kaum was mit irgendwie auswendig lernen zu tun, oder? Das ist auch ganz viel Zufall. Du musst Zufall, Glück oder? Haben. Also, ja, eben auch Glück. Doch, du musst. Ja, trotzdem kennen die auch jeden Glitch, jeden Bug auswendig. Ja, nee, das machen die ja nicht. Wie also läuft nicht das immer. Ab? Naja, die fangen. Also, die machen meistens nur die ganz ersten, die roten. Und die aber so viel kannst du nicht mehr rausholen, oder? Ja, das sind immer nur so Millisekunden, sondern Sekunden, ja, die sich das unterscheidet. Und die fangen immer gleich an, indem die das Shiggy nehmen, damit die gegen die Arena, die erste Arena gewinnen können, was Gestein ist. Dann fangen die sich das Nidoran. Also du musst irgendwie viel Glück haben, dass du das direkt fangen kannst. Und dann pumpen die das übelst oft mit den Sonderbonbons und den ganzen Steroiden, die du bist. Und wurden die hergecheatet oder was? Nein, ja, die cheaten nicht. Die findest du ja ab und zu mal solche Sonderbonbons. Und die, ja, aber das ist doch total selten. Wie normal in der Welt. Aber, findest einfach Bonbons. Die wissen ja, wo die laufen. Die bringen dann ein Level ab. Die sind sehr statisch. Und wir haben dann genau so einen Plan. Zu der und der Zeit muss ich tot und tot sein und das besiegen, damit ich dieses und dieses Level habe, damit ich den und den Typen besiegen kann. Ja. Und dann brauchst du Glück, damit du sie auch besiegst. Genau. Und dann brauchst du Treffer und all so ein Zeug. Ja, das ist lustig, nämlich kritische Treffer sind ja eigentlich positiv für den Spielverlauf, aber wenn du zum falschen Zeitpunkt krittest, dann ist diese Textbox, keine Ahnung, diese 0,5 Sekunden, wo du dort nur kritischer Treffer stehen hast, das gibt dir dann extra dazu. Ah, also, ja. Okay. Du bist penibel. Du hast doch mal erzählt, dass die Schrift dann auf Koreanisch ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob das bei Pokémon auch so ist. Aber bei manchen Spielen ändern die Schrift, also die Sprache. Weil sie kürzer ist. Weil sie kürzer ist, ja. Also ich habe aber auch schon Speedruns gesehen zu den ganzen neueren Editionen. Also zum Beispiel als Anhaltspunkt. Ich glaube, die Pearl oder so, haben die in 3 Stunden durch oder sowas. Und ja, also die ganzen neueren, ich glaube bei der Soul Silver habe ich auch mal kurz so, aber nur geguckt, wie lange das dauert, das waren auch irgendwie 3 Stunden oder so. Da spielt man selbst aber, zehnmal ein bisschen. Aber ich verstehe das nicht, das ganze Trainieren, das dauert doch so lange. Ja, nun, ja, am Ende kämpfen die einfach mit irgendwelchen Level 40 Pokémons gegen Level 60 Pokémons. Und ich habe nie verstanden, nach welchem System das funktioniert. Die haben die ganze Zeit die Pokémons irgendwie gewechselt und denen so einen X-Angriff gegeben und X-Verteidigung, dass halt in dem Kampf dann die Angriff und Verteidigung von dem einen Pokémon immer wieder erhöht wird. Und dann haben die immer alle Gegner gewonnen, hittet so. Gibt's nicht auch irgendwie so eine Methode, wenn man so ein Level 1 Ratzfratz irgendwie total richtig aufpumpt und dann gegen, also einfach nur mit einem Ratzfratz auf Level 1 die ganze Liga durchspielt? Und Stafette, ja. Mhm. Das ist eine Attacke, wo du die Statuswertänderungen übernehmen kannst. Aber damit kenne ich mich jetzt auch nicht so genau aus. Also das sieht man auch immer auf, also, weißt du, YouTube-Videos oder so. Ja. Also auf jeden Fall ziemlich krass, die Speedruns. Und EV-Training. Ich weiß immer noch nicht, was EV-Training ist, aber... Doch. Was ist das? Das ist, wenn du so, wenn du sehr, sehr viele kleine Luschen-Pokémon plättest, kriegst du neben den Erfahrungspunkten beim Level-Up, gibt es ja so einen Standard, zum Beispiel ein übelst tankiges Monster, Pokémon bekommt mehr Verteidigung, mehr Spezialverteidigung. Wenn du da jetzt gegen viel kleine Luschen-Pokémon kämpfen lässt, bekommt das dann zusätzlich noch ein paar Punkte. Warum? Im Vergleich EV-Training. Ja, das sind Punkte, die extra berechnet werden. Wenn du das competitive spielen willst, musst du das machen. Ja, dann musst du 1000 Pokémon plätten, damit das 5 Punkte mehr bekommt. Ja, das war irgendwie ein Unterschied, aber ich verstehe es nicht. Ich habe nie Pokémon online gegen irgendjemand anderen gespielt. Kann man das überhaupt? Man kann das machen, ich habe keine Ahnung, im Internet oder so. Bestimmt so. Na, ich denke auch so, wie Animal Crossing gehört, oder? Ja, so ein Nintendo-Fanclub. Und da kannst du gegeneinander kämpfen. War das nicht bei Pokémon? Nee, das war bei Animal Crossing, wo du dann das dauerhaft anlässt, wo es irgendwie Leute raussucht oder so, die auch das in deiner Nähe haben. Du hast WLAN oder Bluetooth oder so. Doch, aber der DS hatte ja noch kein WLAN. Das müsste ja dann eigentlich bloß mit dem. Das war. Aber da konntest du dich ja nie mit dem Internet. So. Ja, schon mit dem DS zusammen, aber nie übers WLAN ins Internet gehen. Doch, konntest du, glaube ich. Das war dieser verbesserte DS. Ich glaube beim DSi dann. DSi. Ja. Ja, beim DSi auf jeden Fall. Also mit dem DS geht das, glaube ich, nicht. Aber beim DS Lite nie. Oh, keine Ahnung. Ich dachte, man konnte das. Naja, aber interessant. Jo. Bevor du weiterredest, ich habe eine Frage. Lieblings-Pokémon. Okay, warte, bevor, dann deine Frage, die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich meine, die ist gut, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Aber, okay, dann könnt ihr noch drüber nachdenken, aber euer Starter-Pokémon. Fast gleich, also, das aber ist, das ist aus halt... Aus welcher Region? Erstmal Element. Wasser. Oh, oh. Ich habe wirklich in jeder Edition, egal welches gab, ich habe immer Wasser genommen, weil Wasser einfach immer am stärksten ist, so gefühlt. Das ist vielleicht auch Einbildungssache, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich stehe immer Wasser. Ich habe immer gewechselt. Also bei mir kam es nie auf den Typ von, sondern wie sympathisch ich das Pokémon ja, aber es war am Anfang immer so, welches am coolsten aussieht oder welches den coolsten Namen hat oder so. Ja. Aber also, ich habe das Feuerstarter-Pokémon immer als letztes genommen. Also wenn ich die Spiele auf Emulatoren durchgespielt habe, dann habe ich es immer beim dritten Durchspielen genommen. Aber sonst immer. Das sieht man schon diese. Ja, man sieht die, den Spirit da drin. Also jedenfalls Wasser und Pflanze. Wasser. Na, mir kamen die Pflanzen-Pokémon immer viel schwächer vor. Ja, die waren viel zu schwach. Ich wollte Pflanzen haben, aber irgendwie in jeder Edition kamen die mir schwacher vor. Zum Beispiel Endivier war viel zu schwach. Das war scheiße. Jeder hasst Bisasam, aber ich habe immer Bisasam genommen. Nee, Bisasam sieht viel geil aus, ist mir übelst sympathisch, ist halt schwach. Aber eigentlich ist es fies. Das Problem bei Endivier war, dass es nicht gepasst hatte. Warte, jetzt kommt mein Fachwissen. Weil du in dieser Edition als ersten Arena-Gegner den Flugtyp hattest und als zweiten den Käfer. Und dann kam die übelst schwer asoziale dritte normale Arena mit diesem verfickten Mülltank, das alles weggeputzt hat. Über welche Edition reden wir gerade? Über Silber und Gold. Achso, okay, ja. Also die Remakes, das war genau dasselbe. Die war einfach nur scheiße geeignet. Das Schlimmste war eigentlich die gelbe Edition, wurde mit Pikachu gleich gegen Gestein. Gegen Gestein. Und das Einzige, was du hast, sind Normal-Pokémon. Also zum Beispiel Taubsi oder Ratzfatz. Und du hast eigentlich nichts. Du kannst nur irgendwie auf Glück irgendwie in diese Arena gehen und dann hoffen, dass du irgendwie mal einen kritischen Treffer landest. Oder halt mit solchen Belebersteroiden zu pumpen. Das kannst du vor der ersten Arena ja, nicht. Echt? Mhm. Aber ursprünglich, eigentlich ist ja an sich die Idee der Start-Pokémon ziemlich gut, weil du hast wie Steinschere Papier mit Feuer ist gut gegen Feuer ist gut gegen Pflanze gut gegen Wasser und Wasser gut gegen Feuer. Das war noch logisch. Genau, aber das war, ja, da war das logisch. Wir haben das ja ein paar Mal geändert, diese effektiven Transfer. Und die Sache ist aber, dann, wenn es schon an die erste Arena kommt, ist halt schon eins prädestiniert, was besser ist. Aber dann später sind halt die anderen besser, wo du noch eine Ausgeglichenheit hast. Aber da kannst du zwischenzeitlich ein anderes Pokémon fangen. Ja, aber und dann irgendwann kommen aber diese ganzen verschiedenen Elemente dazu und irgendwann sieht man gar nicht mehr durch. Ja, eben, wenn dann irgendwas wie Fee, Drache, Kampf, ja, Fee, Unlicht. Da vor allem Unlicht ist ja auch schon so eine Sache, das heißt Finsternis, das heißt Dunkelheit, aber Unlicht. Ja, was ist das für eine Übersetzung? Unlicht. Ja, das ist wahrscheinlich Twilight. Das habe ich mir immer so gedacht, so, keine Ahnung. Aber vor allem, ich würde es nicht auf die Reihe bekommen. Was ist denn effektiv gegen was? Psycho, Fee, Unlicht und Wir haben das bei Fee geändert. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Fee ist. Anders. Keine Ahnung, wie das ging. Ich habe das nie verstanden. Ich habe das auch jede Edition wieder neu ausprobiert. Ja, außerdem hat es Ich gehe da immer auf Glück. Ich weiß nicht, ob es bei Soul Silver war oder schon bei Platin. Doch, bei Platin auch schon. Wo man unten dieses Hilfsteil ja, hatte, wo einem angezeigt gekriegt hat, was gut, was effektiv gegen welches. Ja, das konntest du nicht im Kampf einsetzen. Nee, aber du konntest halt vorher dir das. Das ist praktisch. Gut. Ich mache es jetzt immer im Internet, wenn ich irgendwas. Cheater. Das ist ja wirklich so. Wenn du die Serie guckst. Nee. Warte, wird der Kampf gewinnen? Das ist immer so, weil der Serie interessiert das ein Scheißdreck, ja? Das Pikachu gewinnt gegen alles. Ja, eben. Donnerblitz. Mit Donnerblitz gegen Steinspokémon. Ist egal. Als das gegen Onyx gekämpft hat, ging die Sprinkelanlage an, Onyx war nass, die ganze Arena. Ach, so, verstehe. Weil Wasser nämlich gut Strom leitet, deswegen hat es das. Das ist die Logik. Haben sich hättest bei der Silberner Edition einfach irgendwie die Sprinkelanlage anmachen müssen, dann wäre es schon ganz einfach gewesen. Natürlich. Das ist so ein Secret. Muss vorher in der Arena an die Seite gehen, Knopf drücken. Ja. Und du hast es bestimmt eigentlich so gedacht, wie das so passt, können zu schaffen ist, und dann hat es immer so gemacht. Ja, müsste man mal nachforschen. Irgendwo einprogrammiert ist in dem Code. Aber das Schlimmste war irgendwie, in Schwarz und Weiß habe ich aufgehört, die Namen der Pokémon zu lernen. Und deswegen kam als nächstes, der Trainer setzt das und das ein. Ich denke mir dann so, okay, einfach mal weitermachen und dann, oh Scheiße! Aber es ist ja ohnehin so, dass die Pokémon-Anzahl einfach extraorbitant in die Höhe gegangen. Es ist auch nur eine Kerze und ein Lampenschirm. Ja, das Ding war cool. Nichts gegen die Lampe. Das Ding war stark. Das war einfach. Das war echt cool. Das ist nichts krass, aber Bro. Die haben nämlich einen Patentstreit. Das war sehr cool. So. Ja, das war Unlichtfeuer war das, ja? Oder nee, Geistfeuer, keine Ahnung. Feuer. Geist und der Feuer und Licht. Ich habe dann einfach aufgehört, die Namen zu lernen, weil die waren einfach nur noch die Designs. Ich meine, eine Mülltonne. Sandra sitzt zu Hause mit so einem riesigen Buch und lernt so, oh, verdammt, diese ganzen es Namen. Es gab solche Bücher. Ja, und dann kommt jemand rein, hier Sandra, die nächsten 300. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Aber mit wie vielen Pokémon hat es angefangen? 100 noch was? 151. Ich habe einen Pokédex auf Handy. Ja, die ganze Zeit später mal rausholen. Die 150, deswegen. Aber und die runden bestimmt ab. Mew ist eine unbekannte Menschheit. Ja. Deswegen. Mew ist ja eigentlich auch nie gewollt gewesen, dass man das in den ersten Editionen überhaupt kriegt. Das konnte man, glaube ich, das kriegen, oder? Doch, das ging über einen, sag ich mal, Bug, konnte man sich das holen. Aber das wollten die Entwickler eigentlich gar nicht. Das haben die dann... Nee, aber du meinst nicht das Ding mit dem Truck, oder? Den Truck, den du mit Stärke verschieben kannst? Ja, der Truck. Oder auch nicht? Kennst du das nicht? Nein. Das ist, also es gibt dieses, keine Ahnung, Theorie oder was auch immer das ist, dass man irgendwo in irgendeiner Hafenstadt einen Truck... Ja, in der MS Anne oder N. Keine Ahnung. Du konntest dort angeblich den Truck verschieben und dann konntest du das fangen. Das ging aber nicht. Aber das hat sich so lange gehalten, das hält sich jetzt noch. Das ist Gerücht. Ja. Das ging nie. Ich weiß aber, wie es ging. Da musstest du irgendwie in dem Spiel, ist halt aus programmiertechnischen Sachen, steht jeder Trainer für ein Pokémon. Und da gab es ein Pokémon, ein Trainer, der stand halt für... Mewtwo, oder wie hieß das? Mewtwo. Mew und Mewtwo. Genau. Und wenn du bei dem hin bist und dann irgendwie den Bug da ausgenutzt hast, ich weiß nicht, was man da machen musste dafür, dann kam da das YouTube und da konntest du das machen. Aber das ist eigentlich komisch, dass sie das an sich als Pokémon schon einprogrammiert haben, was anscheinend Attacken und Verteidigung ist. Ja, das war gedacht als so... als die nächste Version. Nee, nee. Das war also als extra gedacht. Das haben die bloß... bei einmal haben die das öffentlich verteilt auf so einem Art Pokémon Day. Und sonst war es versteckt im Code, oder wie? Nur genau. Und das heißt, für den Tag war das so integriert, weil da haben das irgendwie so 100 ausgewählte Japaner gekriegt, wirklich auf den legalen Weg, sag ich mal, und der Rest sollte das gar nicht bekommen. Ja. Und dann haben dann aber irgendwelche Typen das rausgekriegt. Ja. Das ist ja auch bei den ganzen Speedruns oder sowas, dass dann irgendwie spezielle Herangehensweisen, besonders an solche alten Spiele, genutzt werden, weil du dann auch die Programmierung ausnutzt und dann später haut es irgendeinen Glitch raus. Es muss halt, also es gibt verschiedene Speedruns, es gibt diesen 100%, 100% und dann einfach nur zum Endscreen. Ja. Und ich weiß noch, an der Zinnoberinsel musst du dann genau dort langfahren mit Surfer und dann kommt irgendwann dieser Glitch. Hatte ich früher mal ausprobiert. Du meinst das Missing No Ding? Genau, Missing No. Was ist das mit dem Glitch? Ich kenne auch nicht. Na komm, erklärt uns auf unsere Hörer. Ich lasse mal einen Wandra, weil ich kenne es nur. Ich weiß nicht genau, was. Okay. In der Kanto-Region, an der Zinnoberinsel musst du langfahren. Und da kommt in welcher Edition sind wir jetzt gerade? Rote, blaue. Warte, grün, blau, rot. Genau das. Ich weiß nicht, ob es da auch schon. Aber in denen geht es bestimmt nicht mehr. Nee, bestimmt nicht. Aber ich weiß nicht, was es bringt. Aber jedenfalls kommt da ein Glitch. Und ich glaube, der kann auch angreifen, oder? Und man kann ihn auch fangen. Ach, ist das dieses Krissel? Ja, genau. Das ist ein bisschen nur Ding, was einfach nur drin war, weil die noch Speicherplatz hatten oder so. Ja. Weiß ich nicht. Das konntest du irgendwie Dinge kopieren oder also so Multi... Multiplizieren kannst du das. Ja. Nee, mein Bruder hat mir nur erzählt von irgendeinem... Also es gibt ja viele diese gruseligen Dinger oder diese Urban Myths in Pokémon, dass irgendwie auch zum Beispiel... Irgendwo ist es ein Grab, dass du dann gegen irgendwann einen Pokémon-Geist antrittst, gegen den du nicht gewinnen kannst, der dich einfach nur umbringt und der noch vor irgend so einen übelst gruseligen Satz raushaut. Und was halt total verstörend ist, wenn du da irgendwie zufällig drauf triffst. Ich kann es jetzt nicht rezitieren. Ja, also Lavandia-Syndrom. Ich muss sagen... Ist das mit der Musik? Das ist alles in einer Edition verpackt. Ja. Das ist einfach die große Edition. Also ich muss sagen, der Knoggergeist hat mir schon gereicht in diesen Pokémon-Turm in Lavandia. Pokémon-Turm, ja genau. Da war ich gerade gewesen. Vor kurzem. Ich wollte das fangen und das ist einfach meinem Pokéball ausgewichen. Könntest du gegen den Geist kämpfen? Von nein, das kannst du nicht. Ne? Doch. Weil das Pokémon war zu. Das war erstarrt vor Schock. Also bei. Nee, also in der Blattgrün könnte man den. Aber halt nie fangen, leider. Ja, aber ihr könnt ja das mal kurz ausführen. Nein, ich glaube, später, wenn du die Silphscope hast. Genau, die hatte dann ich ja kannst schon. Du den Geist töten, um ihn endlich zu beruhigen. Genau, das habe ich auch gemacht. Wie romantisch. Ja. Gott sei Dank. Nee, das mit den, was ich weiß nicht, ob es wirklich belegt ist, aber wo sich ja anscheinend ein paar Kinder umgebracht haben. Ja, weil sie zu lange diese Musik gehört haben. Genau. Was? Ja. Von Lavandia. Ja. Hast du es nie gehört? Von Lavandia. Die haben irgendwelche binauralen Töne in der japanischen Version von den ersten Pokémon-Spielen in diesen Lavandia-Ding, dort, keine Ahnung, eingebaut oder so. Welches Lavandia-Ding? Ja, das Stadtmusikthema. Aber du musst zugeben, die klingt wirklich. Ja. Gruselig in der Originalfassung. Wenn man sich dann auf YouTube anhört, ist sofort, wenn euch irgendwie euch komisch anfühlt, dann macht's lieber aus und all so ein Zeug. Und ihr müsst wissen, dass da was Schlimmes passiert ist und so ein Zeug. Ja, da bekommt man wirklich echt Gänsehaut. Ich zumindest. Mir geht's danach schlecht. Nee, und für mich hat das Auswirkungen. Und da haben halt, dann haben natürlich auch irgendwelche Leute das halt stundenlang dort gespielt und da ist es anscheinend dann auch zu irgendwie Toden gekommen. Dass die sich irgendwie umgebracht haben. Und da festgestellt, dass das daran liegt. Lag. Keine Ahnung, wenn die vor... Aber ganz ehrlich, wer tut sich das denn an? Diese Musik ist so schrecklich. Aber war das dann Selbstmord oder war das dann irgendwie ein epileptischer Anfall oder so? Nee, Selbstmord. Epileptische Anfälle gab es aber auch bei einer Pokémon-Serie. Ja, wegen irgendwie Porygon oder so hat die ganze Zeit irgend so einen Strahl abgefeuert. Es war immer so rot und blau, hat die ganze Zeit geleuchtet. Ja, wirklich so einen Millisekundentakt rot-blau und noch eine Farbe. Ich habe mal ganz kurz auf YouTube gesehen, in so einer Top-10-Liste oder so. Aber halt sehr verlangsamt. Ja, und das war wirklich extrem. Das ist ein Opa ins Rang gekommen. Und diese Folge, die wird nicht mehr ausgestrahlt. Es gab aber auch eine Folge, wo der James Puste hatte. Die habe ich auch gesehen. Cool. Ja. Dass du die Teufel ist, war ja klar. Was? Wir wollen ja nicht die Antwort. Sicher, dass du auf der richtigen Seite bist? Ja, Flori, du bist ja. Lass uns das weiter ausführen. Ich entferne mich mal. Wie gehst du zum Tom oder was? Das ist auch nicht besser. Ich habe kein Problem damit. Ach ja, ich hole mal jetzt die Kurve. Ja, ich gucke einfach auf den nächsten Stichpunkt. Ja. Aber ist schön, wir haben erst einen abgefrühstückt, also zwei abgefrühstückt, von daher ist es super. Ich habe Benennungen der Pokémon. Weil ich persönlich habe es immer so gemacht, also. Ich habe meine Pokémon nie nach irgendwas benannt. Ich habe jeden Spitznamen gegeben. Ich habe meine Pokémon fast immer oder fast alle. Also die ersten sechs oder so, immer nach Freunden benannt. Oh. Immer nach Freunden. Romantisch. Und ich habe auch, also ich weiß auch, dass viele andere das auch machen, aber wie habt ihr sie genannt? Also ich habe meine immer benannt, und zwar immer mit diesen Anfangsbuchstaben des originalen Namens. Wie zum Beispiel Zickzack habe ich Zack oder so genannt, oder cool. Was weiß ich. Oder Carpador Kai oder keine Ahnung. Kevin das Carpador. Der Alpha Kevin. Und was hast du gemacht, wenn die sich entwickelt haben? Dann haben die ja die Namen geändert. Ja, aber trotzdem. Kevin. Dann haben die Namen geändert. Schon so eine Bindung zu den Namen. Genau. Ich muss sagen, ich habe am Anfang nie die Namen geändert, weil ich das cool fand, wenn er sich bei Entwicklungen mitändert und ich dann sehe, dass es neu ist. Aber ich hasse es. Aber mittlerweile, wenn ich jetzt wieder angefangen habe, habe ich jetzt einfach angefangen, meine Pokémon, die wirklich in meinem Team sind, sage ich mal, nach meinen Kumpels zu benennen. Einfach, wo ich sage, okay, der Kumpel, der erinnert mich jetzt irgendwie voll an das Pokémon. Der ist jetzt wie ein Schlappfisch, den gehe ich den Namen. Der kann eigentlich nichts im Team, der ist für meine ganzen DMs da. Ja, genau. Nennen wir das mal Adam. What the fuck? Also, deswegen habe ich jetzt einfach einen Namen gemacht. Also. Aber ich habe es schon allein deswegen gehasst, weil es immer in Caps geschrieben hat, also immer in großen Buchstaben. Du konntest es ändern. Du konntest es ändern. Aber wer hat das gemacht? Also ich habe das gemacht. Ich habe immer also als Kind habe ich das nie gewusst. Ich habe das jetzt, als ich wieder angefangen habe, habe ich erst mal mitgekriegt, dass man da auch kleinschreiben kann. Also ich habe meine Pokémon trotzdem nicht umbenannt, aber ich wusste, dass man das umstellen konnte. Ja, ich hieß aber als Trainer immer Tom mit alles groß geschrieben. Nee, ich habe das immer. Man hieß immer so, na Tom. Ja, das wollte ich nämlich nicht. Ich fand das gut. Ich fand das echt gut. Da hat man so abends nachts bis um drei gezockt. Also, okay, da schreibe ich jemand mit meinem Namen. Genau. Das ist gut. Also, früher war das ja so, da war alles in Caps geschrieben, was wichtig war, aber dann später wurde das gehighlightet mit Farben und deswegen. Ja, das. Oder dann du. Farbig. Ja. Aber da gibt es ja auch diese ganzen, ganzen vielen lustigen, meist sehr anrüchigen Gags im Internet, wo dann, wo dann die Namen so eingesetzt wurden, dass es einfach verdammt lustig ist. Ja. Es gibt auch in der Smaragd-Edition, wegen dem lustigen Einsatz, es gibt irgendwo auf irgendeiner Insel, keine Ahnung, in irgendeinem Haus, irgendeine Person, die dir eine Frage stellt, auf die du nicht mit Ja und Nein antworten kannst, und das ist genau, ja irgendwie ist cool. Kommst du von weit her? Ja, ja, nein. Wo kommst du her? Ja, nein. Aber Smaragd-Edition und Namen ist noch eine andere Geschichte. Das Rayquaza bei jedem von uns hieß Simone. Warum? Simone setzt Wutanfall ein. Es war so schlimm. Das habe ich aber echt gemacht. Ich habe das von uns gemacht. Ich habe das einfach händig gescreenshot und dann habe ich aufgehört, das Spiel zu spielen. Warum Simone? Simone, Frau. Achso. Ach, danke. Leute, wird das sagen. Ja, möglich, Tom. Robin, ich weiß, es ist dein erstes Mal, aber bitte Nachnamen weglassen. Wir bleiben alle anonym, außer wir. Ich muss es mal sagen, ich wusste früher nicht, was Shiny Pokémon sind. Und ich habe so oft versucht, jetzt facepalmen wir alle. Und ich habe mein erstes für ein Bug gehalten und ausgeschaltet. Ich hatte es so lange versucht, dieses Rayquaza zu fangen. Und irgendwann kam ein Shiny Rayquaza, ein graues, hat geblinkt. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn das jetzt? Ich hab's besiegt. Ich wusste nicht, was das war. Wie kann man ein legendär? Weißt du, wie oft man dafür das Ding neu starten musste? Ich wusste nicht, was das war. Ja, echt, es gibt Leute, die jetzt 5000 Mal neu gestartet haben, um so einen Teil zu kriegen. Das habe ich immer versucht. Ich hab noch nie Legendäres getötet. Ich weiß nur, dass der Tom die ganzen. Ja, aus Versehen, aber. Ja, okay, ich weiß nur, dass der Tom sich die ganzen Pokémon immer entschieden hat. Aha. Naja, die ganzen. Oh, komm schon. Sehr, sehr viele. Der Tim hatte einfach nur, als ich Pearl gespielt habe, hatte der so ein Cheating-Modul und da hatte ich viele. Und auch was jedes Pokémon war shiny von ihm, jedes war einfach aufgeskillt. Er hatte irgendwie 3000 Legendäre, irgendwie drei gleiche. Also, was war das gar nicht? So, man kann einen erinnern, ja, okay, ich weiß nicht. Da habe ich auch gar nicht mehr so richtig aktiv gespielt. Das war dann nur noch so irgendwie so just for fun. Nee, und dann haben wir Duelle gemacht, weißt du, und man hat einfach gar nicht gewonnen gegen ihn, weil er einfach seine drei abgeskillten Pokémon rausgehauen hat und dich mit einem einfach fertig gemacht hat. Das ist so widerlich. Ja, aber echt. Tom. Ich wusste das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Tom, du kotzt mich an. Ich habe auch, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, ich habe noch nie ein shiny Pokémon gefangen oder irgendwie gesehen. Vielleicht als Kind, und ich habe das auch nie wahrgenommen, wie es bei der Sandra war oder bei Robin. Aber ich kann mich nie daran erinnern, irgendwann mal ein shiny Pokémon gesehen zu haben. Bei mir war es Bamelin. Bamelin habe ich mal gesehen. Und ich hatte einen Ponita in shiny. Ich auch. Was ist Ponita in shiny. Das war shiny Ponita. Viel scheiße aus, aber nee, das sah eigentlich geil aus. Das war blau. Deswegen sah das ja viel scheiße aus. Und ich hatte einen Shinux. Ein shiny Shinux. Das muss gecheatet sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das war golden. Das war übel geil aus. Was ist denn eine Scheinungsnummer? Das so eine Art Katze in Elektro. Das ist Pikachu aus Platin. Ja, das stimmt auch noch. Jede Edition hat das Pikachu. Aber jede Edition hatte diesen Schmetterling, diese Raupe und dieses Scheißvieh, das keiner mochte. Sakon. Pizza. Pizza. Wie hieß das kleine blaue Pikachu? Dieses Pachirisu. Pachirisu. Hieß das Pachirisu? Okay. Mhm. Ja. Das war auch schon bläulich, oder? Das war weiß. Blau. Meinst du Plüssel und Mino vielleicht? Nein. Okay. Weil. Das war so ein Eichhörnchen. Weil da konnte man nämlich bei Pokémon Ranger, konnte man das nämlich mit als Start-Pokémon mehr mitnehmen, was nämlich ein ganz anderes Konzept als Pokémon hat, aber ein Ableger halt der Serie ist. Nämlich im Grunde genommen ist die Sache von Pokémon Ranger, dass du, das ging auch nur auf den DSs, dass du. Dass du halt dein Start-Pokémon hast, die hatten dann spezielle Fähigkeiten. Und wenn du gegen Pokémon gekämpft hast, war deine Aufgabe einfach mit dem Touchpin ganz, ganz, ganz schnell, ganz, ganz, ganz viele Kreise, um das Pokémon, was dort auf deinem unteren Touchscreen rumläuft, zu ziehen. Und wenn du es geschafft hast, ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, auf jeden Fall auch, das durfte mit Attacken nicht deinen Strahl berühren, weil dann hat es dir Leben abgezogen. Und dann hattest du es halt besiegt oder gefangen oder dergleichen. Du hast die nicht besiegt, du hast die gezähmt. Okay, gezähmt. Wie zum Beispiel, wie Freunde machen, wie bei Mystery Dungeon. Die rennen die ganze Zeit hinterher. Alter, du verklopfst ihn und er wird dein Freund. Du drehst ganz, ganz viele Kreise um ihn herum, dann ist es so schwindelig, dass ganz viel Liebe. Ja. Hab ich nie gespielt. Also ich muss sagen, Pokémon Ranger wollte ich eigentlich quasi meine gesamte Kindheit haben. Aber cool. Aber ich hab's nie bekommen. Ich hab, glaube ich, nur das Zweier gespielt. Also. Ich wollte das nicht Konzept haben. Ist cool. Aber es wird sehr langweilig. Du ziehst halt die ganze Zeit Kreise und danach hast du einfach so einen Millimeter Rille auf deinem Touchpad. Ja, genau. Irgendwie hast du eine vorgefertigte Rille. Ich hatte so eine Schutzfolie, der hat einen richtigen Einkerbung. Und das Handgelenk tat danach so weh, du konntest einfach nicht mehr. Sehnscheidenentzündung, was war das für Zeichen? Handgelenke. Ja. Und dann gab es noch als Ableger Team Mystery Dungeon. Das habe ich ein bisschen immer, ich habe es mir mal ausgeliehen aus der Bibliothek. Sandra, du hast die, glaube ich, ausführlicher gespielt. Habt ihr anderen die gespielt? Eins gespielt. Ich habe es mir auch nur ausgeliehen, also ich weiß nicht mehr genau, was da. Also eigentlich der coolste Clou dieses Spiels war, dass die am Anfang dich irgendwie 20 Fragen gefragt haben und dann so, das Pokémon passt perfekt auf dich. Aber man hat es immer neu gestartet, man will unbedingt das eine Pokémon nicht gemacht. Und dann wo man es aber immer neu gestartet hat, hat man gemerkt, dass einfach irgendwie ein random Algorithmus hinlief, einfach so, Fragen, okay, und jetzt zufälliges Pokémon. Und später musst du noch deinen Finger darauf legen, damit deine Aura analysieren kann. Das habe ich nie gespielt. Oh. Und dann wacht man halt plötzlich als Pokémon auf und denkt sich, oh mein Gott, ich bin jetzt in der Pokémon-Welt. Stimmt, so war das. Ich fahre am selben Traum mit Team. Was? Aber das Tollste war in der ersten Edition, also Team Rot und Blau, da konntest du dein eigenes Haus haben. Und das Beste als Pikachu, das Haus von Pikachu war am besten, nur das ein Teich, ein Riesenbett, mehrere Betten sogar, und das war das Beste eigentlich daran. Aber das war doch so, dass die rote war für den Game Boy und die blaue für den DS, genau. Ne? Und was war da der Unterschied bei den DS? Hatten die da irgendwelche extra Features? Nein, du hattest ja zwei Displays? Nee. Ja, du hattest also zwei Displays vom DS, aber das hat ja. Ja, also oben hast du das Spiel gehabt. Bei vielen DS-Spielen so. Oben hast du das Spiel gehabt und unten eben das Inventar. Achso, okay. Wie liefen das überhaupt ab, die Kämpfe bei dem Team? Zum Beispiel, du hast bloß A gedrückt, dann machst du einen ganz normalen Tackle, also ganz normal vorwärts. Konnte man nicht die Attacken auch auswählen? Und die kann man sich auch auswählen. Du hast nämlich 4 Attacken und kannst auch hier zum Beispiel, was weiß ich, hier Schnelltasten Also, dass du irgendwie hinten, links und rechts konnten. Genau, du konntest auch Kombinationen machen, dass du jetzt zum Beispiel 4 Attacken auf einmal machst. Ah, geil. Also bist du nie wie in den normalen Pokémon-Spielen erst in so ein Kampfmenü rein? Nein. Dann ist das richtig in der Welt. Dann ist halt eine Art Final Fantasy rundenbasiertes Kampf. Ja, von eben so ein bisschen wie nicht Top-Down. Final Fantasy Tactics war das. Das ist auch geil. Dass du läufst halt direkt vor das und du kannst auch versuchen wegzurennen, aber die rennen halt auch hinter dir her. Und es gab eben auch Fernattacken und direkter Kampf. Und zum Beispiel, wenn du jetzt in einem gemeinsamen Raum bist und jemand Erdbeben einsetzt, dann werden alle in diesen Raum getroffen. Ah, okay. Ich fand das trotzdem nicht so cool. Das erste Spiel habe ich so gesuchtet. Ich hatte wirklich die maximale Anzahl. Alle Spiele, eigentlich alle Pokémon-Spiele offensichtlich gesuchtet. Das war mein erstes Spiel mit. Und deswegen habe ich nie neu angefangen. Ich hatte immer Angst, neu anzufangen, weil die Story war einfach so toll. Ich wollte die durchhaben. Und ich wollte immer mehr Pokémon sammeln. Und ich hatte die maximale Anzahl an Geld auf der Bank. Ich hatte die maximale Anzahl an Items in dem Lager. Und ich hatte wirklich schon alle Missionen durch. Das ist der digitale Messi. Endgame-Konto. Und ich wollte einfach nicht neu anfangen. Da gab es immer noch diese Mission. Da hast du mit Level 1 angefangen und musst dich durch irgendwie Dungeons durcharbeiten, wo die Pokémon alle zum Beispiel Level 50 hatten. Und dann musstest du eben von neu anfangen mit Level 1 und da musstest du jedes Mal Level aufsteigen und du durftest nicht sterben. Und am Ende hast du zum Beispiel gegen Legendäre wie Shirachi oder so gekämpft und musstest eben hoffen, dass die mit dir mitkommen. Also wenn du jetzt jemanden tötest, entweder sind sie tot oder sie möchten sich deinem Team anschließen. Ach so, okay. Wow. Und diese Pokémon... diese Pokémon musst du dann... ohne zu sterben, aus diesem Dungeon hinausbringen. Und wenn sie dann lebend hinausgekommen sind, sind sie in diesem Freundesareal. Du kannst sie immer mal wieder abrufen. Du kannst sie auch bei Facebook als Freund einladen. Ganz genau. Okay. Dann habt ihr so einen Gruppenchat. So ein Squad-Hauptquartier. Ja, genau. Team Pokémon Activated. Jo. Ja, weil dann diese zwei Ableger wollte ich mal ansprechen. Dann habe ich als nächstes auch wieder ein anfängliches Spielprinzip. Habt ihr erstmal ein Pokémon hochgelevelt, bis ihr gemerkt habt, kacke, ich brauche jetzt die anderen auch? Oder habt ihr alles verteilt gleichmäßig? Am Anfang immer das Starter-Pokémon. Ja, immer das Starter-Pokémon. Das war nämlich lustig, weil du meistens brauchst du einfach das. Das hast du durchgängig geschafft, ja. Bis zur Liga reicht immer das. Dann brauchst du nur ein paar Pokémon für die TMs und sonst eigentlich. Aber das habe ich eigentlich. Und eins zum Fliegen. Ja. Na gut, es war aber viel leichter, wenn du. Also ich habe am Anfang meine allerersten... Formation gespielt, wie die Entwickler es wollten. Das habe ich auch gemacht. Mein allererstes Mal war ich dann auch unwissend, da habe ich auch nur mein Starter-Pokémon hochgelevelt. Und beim zweiten Mal, von da an, habe ich eigentlich in jeder Neuanfang, in jeder Edition, die ich mich irgendwie erinnern kann, gibt es ja immer am Anfang in dem ersten Areal direkt irgendein Flug-Pokémon. Schwalbini, Taubsi, die gibt es ja verschiedene, jetzt Stachelili, dann jetzt in der Pearl, die mir so spontan einfallen. Oh, ja. Und das habe ich mir immer geholt und immer genau gleich mit meinem Starter hochgelevelt, die zwei. Und mit denen habe ich dann meistens so lange gezockt, dann die ersten 4 Arenen oder so ein bisschen irgendwie ein anderes richtig cooles Vieh gefunden habe. Und das war mir eben zu langweilig. Und deswegen habe ich dann immer, wenn ich neu angefangen habe, in dieser Edition, die vorherrschenden Pokémon in dieser Edition immer variiert. Also immer zum Beispiel... Einmal hatte ich Bediza, also ich habe wirklich auch die... Ja, so Challenge-Runs. Genau, ich habe nämlich... Wasser-Pokémon genommen, das habe ich aber auch manchmal gemacht. Ich habe nämlich auch richtig Lapsche-Pokémon genommen, einfach um Abwechslung reinzubringen. Lapsch. Also ja, ihr wisst, woher wir kommen. Also schwach. Genau. Schwächlich. Ich habe nicht immer nur die richtig mächtigen, so wie heißt das... Gewaltro. Lokok. Nee, wie heißt das? Dieses Drachenvieh. Taubsi. Brutalander oder sowas. Oder ja, was weiß ich. Robin, du hast doch dein Pokédex mit. Hol mal raus. Und analysier mal das Pokémon. Ich denke mal, wir haben es hier mit einem Drachen-Pokémon zu tun. Als erstes. Was für ja, im Pokédex immer. Welche ja, Nummer? Brutalander. Welche Nummer? Heißt das Brutalander? Das Viech hatten früher jeder. Wirklich. Warte, Brutalander, wer kann es am besten beschreiben? Ich sage blaue, fetter Drache, Roter Kopf an den Seiten, solche Sachen. Der hat eine rote Flügel. Rote Flügel? Rot-blau. Das Ding. Schwanz ist nur halb so kurz wie der gesamte Körper. Und übelst breit und flach. Und die Geschichte dazu finde ich auch niedlich. Dieser Drache hatte immer diesen Traum zu fliegen. Oh. Und dann irgendwie hat er sich verguckt. Kind, und Drache, Mutterlander. Die Vorhintippen haben gar keinen Sinn gemacht. Das war irgendwie so ein Knacklion? Nee, Knacklion. Das war auch ein Drache. Das war wieder aber auch so eine mythische Pokémon. Knacklion, Vibrada, Libreldra. Okay, ich bin Beltran. Nee, weil Knacklion, das ist so ein, du denkst, das ist so ein richtiges Loser-Pokémon. Ja, ist es auch. Das entwickelt sich so einem Viech, krassen Viech, das wusste ich bloß nicht, ich wusste nicht mehr, welches das war. Bei Knacklion muss ich immer an Brust denken. Das war doch bei Isar Carpador, wie hieß er? Jetzt möchte ich den richtigen Namen sagen. Ja. Heißt Isar Carpador? Carpador. Zugacharos, genau, das ist das Gleiche. Genau, weil das ist auch so einfach total, der kann nichts außer seinen blöden Klatscher. Ey, der hat Tackle gelernt. Und dann irgendwann wird zu Garados und einfach aber ziemlich Flug? Starkes Pokémon. Wieso ist das Flug? Na, zählt das nicht als Drache mit? Ja, Drache und Flug. Wasser und Drache. Ist das nicht auch Schwebe oder so? Ich dachte, Wasser und Drache. Und Flug. Nee, also zu Carpador habe ich eine lustige Geschichte. Okay, hören wir uns sonst lustige Geschichte an. Wenn sie jetzt nicht lustig ist, dann sind wir aber wütend. Das müssen wir rausschneiden. Also erstens, ich habe praktisch zwei, weil ich habe mir nie die Superangel geholt, ich habe immer nur die normale Angel gehabt. Das war quasi immer von Level 5 auf Level 30 oder wann auch immer sich das entwickelt hochgebracht. Und was total an Nervenaufreibend ist, weil das halt keine Attacken kann. Und wenn man Platscher eingesetzt hat, stand ja immer, es passiert nichts oder nichts passiert oder irgendwie sowas. Hm? Und ich habe meine gesamte Kindheit drauf gewartet, dass da irgendwann mal was passiert. Das muss doch mal funktionieren. Ich dachte dann irgendwann so mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1000 oder so, kommt dann so eine fies krasse Attacke und irgendein Tsunami schwemmt dann das alles weg oder so. Und da stand immer nichts passiert und ich habe meine gesamte Kindheit drauf gewartet, dass was passiert. Das war so krass. Das aber ist traurig. Ja. Und? Es ist ein Kindheitstraum zu schildern, weil ich weiß, dass wirklich nie was passiert. Dieser Podcast. Oh verdammt, da kann gar nichts passieren. Ich habe 5 Jahre meiner Kindheit verschwendet. Ja. Wenn ich in der Ecke saß und Platzschein gesetzt habe. Der einfach die ganze Zeit, es muss funktionieren, es muss funktionieren. Ja. Schon wieder tot. Und wenn es dann Garados wurde, habe ich wieder neu ins Carpador vorgefangen, damit ich das Platzschein einsetzen kann. Genau. Das muss doch funktionieren. Ich muss dir auch vorstellen, so ein riesiges Garados platscht. Ich konnte das Garados theoretisch Platscher haben als Attacke. Das wäre keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das kannst du ja nicht einfach verlernen mit der Evolution. Ja, unglaublich, ich habe nie ein Carpador zu Garados entwickelt. Ich habe immer nur Garados. Ja, ich wollte mich ja nicht durchquälen, das wollte ich mir nicht geben. Außer man hatte mal diese coolen, wie ist das, EP-Teiler oder dergleichen? Ja, die waren das war immer cool. Das war immer richtig cool, wenn man es hatte und man denkt sich, Halleluja, vor allem immer noch das erste als erstes Pokémon, das Schwache, und dann direkt erstmal tauschen die Pokémon, aber genau. Dann hat es erstmal den ersten eine voll reingehauen. Und das war immer so blöd, weil das war zwar das starke Pokémon, aber trotzdem hat es immer die erste Attacke abbekommen. Ja. Und dann war es eine geile Idee. Das, so wie mache ich das nämlich immer. Es reicht wirklich, wenn du das, was du trainieren willst, an die erste Position nimmst, dann in den Kampf startest und dann direkt am Anfang in ein anderes umtauscht. Und dann kann der Gegner nicht angreifen. Ist das nur, aber ich dachte, wenn dein Pokémon tot, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas, das manchmal blöd ist und du irgendwie trotzdem noch einen Schlag kriegst. Das Beste ist aber zum Beispiel Kehrtwende. Du kannst eben angreifen, dabei wird auch das Pokémon ausgetauscht. Ach, finde mal ein Pokémon, das Kehrtwende hat, das du trainieren willst. Du musst Das gibt's als TM. Ja, aber die TMs konntest du ja immer nur immer benutzen und dann konnte die... Kann man wieder nachkaufen. Das habe ich nicht gemacht. Also wenn man ein Spiel mindestens dreimal durchspielt, dann kauft man TMs nach. Ja, man konnte ja auch so im Internet nachgucken, was man jetzt auf welchen Pokémon für Attacken braucht. Jo. Nee, jetzt war das schuldig. Nee, das war eigentlich... Achso, also sag mal, ich kann mal eine Geschichte erzählen. Ja, kann ich mal kurz erstmal erzählen? Gerne. Ich war die ganze Zeit... Ihr seid so lieb hier im Podcast. Als politisch korrekter Pokémon-Podcast. War ich immer zu 30. Warte, Tom, bitte beginn nochmal. Jo, also die ganze Zeit, wo ich Pokémon gezockt habe, war ich immer zu geizig, die Tränke einzusetzen und die Paraheiler und das Gegengift und die Beleber. Ja, genau, dieses Anzeigen. Ich will mir das immer aufheben und ich habe mir das nie benutzt. Ich habe es einfach immer aufgehoben. Ja. Aber es ist alles bei jedem ist ja das nicht nur da, sondern auch bei vielen Rollenspielen und so, dass das, das kann ich auch brauchen für schlechte Zeiten. Genau. Du hast also wieder so einen digitalen Messi. Wenn ich das jetzt nochmal gespielt habe und nochmal neu angefangen habe. Das war nur ein Mystery Dungeon, wo ich so viel gesammelt habe. Also jetzt habe ich halt nochmal angefangen und jetzt, wenn man erstmal so richtig nachdenkt und mitkriegt, wie viel Kohle man eigentlich kriegt nach einem Kampf, da kannst du so viele Items einsetzen, das ist scheißegal. Das ist eigentlich traurig, weil die du bekämpfst, müssen blechen und wenn du einfach nichts hast, dann stirbst du. Ja. Also fällst in Ohnmacht und die kriegen nichts. Doch, die kriegen Geld. Aber die Einheiten waren auch immer übelst lustig. Aber du kriegst 500 Golds für irgendeinen gewonnenen Pokédollar. Aber ich meine, wie schwach bist du denn? Du besiegst wirklich jeden. Du besiegst kleine Kinder, kleine Zwillinge und die bleiben stehen. Und du fällst einfach um. Du Weichei. Ja, echt. Du durfst es nicht in so krass spielen gehen. Das ist gefährlich. Und du durfst auch nicht in Häusern und Fahrrad fahren, weil der eigentlich genau wusste, wo du warst. Ich hab's mir wirklich aufgeschrieben. Ja, genau. Ich hab's mir aufgeschrieben. Fahrrad, Ausrufezeichen, Eich, Ausrufezeichen. Das ist wieder der rechte Ort und der rechte Zeitpunkt. Dafür. Ja, genau. Wann ist die rechte Zeit? Genau, wissen es genau. Wahrscheinlich gab es da genau Leute, die genau wie Tom über Plasch eingesetzt hat. Immer wieder, immer wieder fahren. Wann ist die richtige Zeit? Ja, genau. Robins Kapadokie. Ja, verzeih mir. Wenn jetzt nicht lustig ist. Nein, das ist informativ. Es gibt in jedem Spiel einen Angler, der 6 Kapadokies hat. Und er sagt in jedem Spiel das Gleiche. Ich habe ein mächtiges, magisches Pokémon. Soll ich es dir zeigen? Und jedes Mal, wenn ich diesen Satz lese, will ich meine Handy, DS, was auch immer, wegkloppen. Es ist jedes einzelne Mal dasselbe. Oh, ich habe ein magisches Wesen, willst du es sehen? Ich habe eine lange Angel. Egal. Themenwechsel. Ja, auch so ein Rage-Moment war für mich immer, wenn man ins Poké-Center geht, erstmal Pokémon wieder aufladen, hingehen. Das ist so schlimm. Aber kann man, wenn man B drückt, auch den Text dann so... Ja, du konntest den Text skippen und spammen. Also du musstest halt nur A drücken, bis du dich... Also du musstest A drücken. Gut, das wusste ich. Um zu bestätigen, dass du das Pokémon abgibst. Und dann immer B gedrückt, ja. Oder auch beim Neustarten eines Spiels immer zuerst in die Option Redegeschwindigkeit 3. Das habe ich nicht gemacht. Ja, warum auch immer, das habe ich nicht gemacht. Ja, weil es immer sonst... Aber so ganz ruhig. Bei diesen Texten zwischen Personen... habe ich es mir jedes Mal gegeben, den Text durchzulesen. Mhm. Ich mir auch. Ja, das war interessant, echt. Naja, ich habe die Spiele oft gespielt, also irgendwann habe ich nie mehr durchgelesen. Irgendwann kann ich mir auswendig. Jetzt konnte einfach mitreden. Aber es gab auch immer diese Stereotypen-Leute. Ja. In jedem Spiel. Ja, na klar. Ich meine, habt ihr euch immer diese Reden von irgendwelchen Trainern durchgelesen? Ja. Oh mein Gott. Hey, wir schätzen die Arbeit der Programmierer. Ja. Diese Texte werden. Nein, das ist ja die Texte. Da gibt's, da mache ich jetzt das übel, finde ich übelst lustig. Wenn du in der Pokémon Blattgrün, zumindest ist es so, ich weiß nicht, ob das auch in der gelben, blauen, roten und so ist. Auf jeden Fall gibt's da ein Labor, wo die Entwickler von Pokémon sind. Dann sprichst du, wenn du die ansprichst, sagt er zum Beispiel, und wie findest du unser Spiel? Ich bin der Entwickler, ich bin der Programmierer. Ja, das gibt's auch in neueren Spielen. Das ist übelst cool. Das gibt's in jeder. Ach so. Wenn ich jetzt mal durchgehe, in das Smaragd gibt's. Da ist es nämlich in dieser einen Seestadt in so einem Gasthaus. In der Perl gibt's das, da ist das in so einem Hotel. Und in der Y gibt's das, da ist das in dieser Hauptstadt, in der einen, da stehen die unter diesen Möchtegern-Eiffelturm. Ja, und in Schwarz und Weiß gibt's das auch, da ist es in dieser dritten Arena-Stadt und da gibt's, glaube ich, so ein richtiges Hauptquartier davon. Ich weiß gar nicht, wie die sich genannt haben. Geil. Das gibt's das auch, ja. Er fand auf jeden Fall übelst lustig. Das kann sogar sein, die hatten sich auch irgendwie so einen Firmennamen gegeben. Also wenn es nicht sogar Nintendo war. Und in jedem Pokémon, wenn du am Anfang in das Haus bist, hatten die aktuelle Konsole neben diesem Fernseher. Ja, das war so lustig. Du bist praktisch im Marketingmaßnahmen. Ja, das fand ich fies lustig. Wenn es deine Ware ist, kannst du halt selbst Product Placement geben. Ne? Ich glaube, ich habe nichts Lustiges aufgeschrieben, aber... eine Frage, die ich hier habe, das ist mein... hier steht Sucht? Fragezeichen. Einfach nur... Kann man das mal reden? Ja, wie gesagt, ich habe ja die Spiele mehrmals durchgespielt und ich habe immer... Wie viel hast du eigentlich pro ungefähr für einen Durchlauf von Stundenzahl her? Das weiß ich nicht. So ungefähr 20 oder so. Okay. Und ist ja fix. Ich weiß es nicht. Also, ich spiele es eigentlich so lange durch, bis ich die Starter alle durch habe. Hm. Und danach ist einfach der Wiederspielwert, ich weiß nicht. Aber ich habe ab und zu mal, denke ich mir so, ja, jetzt könnte man wieder Pokémon von vorne anfangen. Ja, aber ja, von mitten in den Ferien. Ja, das so, wenn du überhaupt nichts zu tun hast und du denkst, aber, jetzt mal. Aber das ist so langweilig, wenn man so denkt, ja, ich könnte das Spiel wieder spielen, dann bist du mittendrin, oh, ja, das, oh, ich war kurz vor der Arena, jetzt muss ich alle Pokémon erstmal hochleveln. Nee, das muss ich mir jetzt nicht geben. Und dann hat man mal vergessen zu speichern und irgendwie geht's aus und du hast einfach irgendwie eine Stunde Spielzeug. Einfach, also besonders wenn du gerade in der Liga warst oder sowas, in der Arena und hast. Ich habe am meisten vor jedem Kampf gespeichert. Irgendwann habe ich es dann vergessen. Na, wenn ich mir sicher war, dass ich das Ding gewinne, also wenn ich die Edition kenne und genau weiß, was der spielt und du dann so im Kopf durchgehst, okay, der macht das. Und ich hab das. Das sollte ich locker machen. Aber dann war es mir dann doch egal, ob ich gespeichert habe oder nicht. Bei Pokémon habe ich es eigentlich nie so gemacht, dass ich so in dem Sinne von, oh Kacke, der hat mich besiegt, aus, nochmal an. Da habe ich einfach, wenn ich besiegt wurde, ja, scheiß drauf, war halt. Ist du hast das ganze Geld verloren. Ja, komm. Das Geld habe ich davor mal ausgegeben für Tränke oder so. Alles. Das ist das heißt, ja, komplett. Aber eingesetzt vor allem vor der Liga habe ich alles ausgegeben. Eigentlich ist es ziemlich doof. Aber ich habe dann echt immer vor jedem Kampf gespeichert, wenn ich verloren habe, wieder aus an. Vor allem, weil du ja sonst wieder extra dorthin rennen musst. Also ich kann es verstehen, wenn du bei einem legendären Kampf, wenn du das irgendwie aus Versehen tötest und dann... Du kannst es auch an. Alle halt trotzdem nachfangen, oder? Nee, die kann man nicht nachfangen. Wenn man ein legendäres Pokémon besiegt hat, könnte man den nachfangen? Nee, ich hätte doch nie jetzt besiegt, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ich habe immer außen angemacht. Also. Ja, ich auch. Das konnte ich mir einfach nicht anschauen. Aber ich fand das bei das Markdown bei mir so, du hast ja immer nur einen Meister, weil zumindest das ist mein Wissensstand. Ja, ich glaube auch, man hatte immer nur einen. Und damit hat man halt Rayquaza gefangen. Aber du, außer Tom, der dir auch mehrmals gecheatet hat. Egal. Ich habe jedes Legendär mit dem Pokéball gefangen. Ja, Robin ist ja old, der ist ja dabei. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Du musst nämlich dann, nachdem ich Rayquaza? Rayquaza habe ich gesagt. Rayquaza. habe ich mit dem Meisterball gefangen und dann hatte ich aber noch Groudon und Kyogre. Und die habe ich dann immer mit irgendwie so 100 Pokébälle oder 200. So ein Timerball. Und dann immer so zack. Genau. Und dann einschlafen lassen, und dann paralysieren. Kaltschlag. Ja, alles aber ganz ehrlich, ich finde das so traurig, weil diese Pokémon regeln ja dieses Gleichgewicht der Welt und dann vergammeln sie einfach nur auf dem PC. auch eine Frage von mir. Wie funktioniert ein Pokéball? Oh. Ja, können Menschen in einem Pokéball gefangen werden? Nee, weil die Sache ist, du siehst doch mal in der Serie, irgendwie, da kriegt Ash irgendwie auch mal die Hälfte von einem Pokéball mit so einem Typen und die brechen den einfach in der Mitte durch und es ist halt wie so ein digitales Metallding. Also werden die Pokémon sozusagen einfach digitalisiert und nur als Datei gespeichert, oder wie? Wie ein Digimon. Oh, erwähne dieses Wort nicht in diesem Podcast. Ja, mein Gott, tut mir so leid. Oh, rausschneiden. Vor allem. Genau deshalb, das habe ich auch mal irgendwo gesehen. Wenn die Pokémon auf einem Rechner gespeichert sind, sind es auch automatisch die digitalen Monster. Ja. Digimon! Erwähne es nicht. Gut. Auf Adams Frage zurück. Klingt logisch. Stimmt, Alter, das ist das übelste, die Fan-Theorie. Verschwörungstheorie. Dass Digimon theoretisch nur in dem Pokémon-Computer existiert. But that's just a theory. A game theory. Das wäre übelste, der Mindfuck. Es sind ja von gleichen Entwicklern. Alter, das habe ich mich früher echt als ich so ein 10-jähriger kleiner Knopf gewesen war, habe ich mich das gefragt. Du konntest auch die Box-Themen ändern, da hattest du Eis und einen Wald. Das gab es ja alles auch in dem Spiel, das nicht genannt werden darf. Apropos, das Spiel, dessen Namen nicht genannt werden darf, da gibt es ja eine Serie. Ein Anime. Und da kommt ja jetzt irgendwie neu raus und spielt irgendwie 10 Jahre später oder so, ne? Ja, das wird übel cool. Der ist schon draußen. Ist der schon draußen? Auch in Deutschland? Also, weiß ich nicht, läuft wahrscheinlich noch nicht nein. Aber egal. Gerade bei diesen Pokémon PCs, was ich bis jetzt noch unlogisch finde, ist, dass immer du auf diesen jemandes PC zugreifst. Ja, du konntest, wenn du die richtige Person gefunden hattest, änderte sich das. Ja. Das gab's. Bills PC sogar. Ja, Bills Lanas. PC. Lanas PC war es in der Perl. Und also, auch in das Lana, echt? Ja. Es war ein Mädchen, ja. Also ich sehe es. Okay, das habe ich echt noch nie hingekriegt. Das war gar nicht so schwer. Du musstest eigentlich irgendwo nur den richtigen NPC ansprechen. Das wusste ich dann anscheinend nie. Weil ich immer nur auf jemandes PC und ich dachte, oh, das klingt so scheiße. Ja, aber wenn das jetzt musst du einfach irgendjemand an einem PC, wenn du jemand daheim hat, sein Computer, du gehst einfach ran. Warum auch nicht? Ja, vor allem, wer beträgt denn bitte seine ganzen Pokémon auf irgendeinem PC von irgendeinem Computer? Das habe ich mir so überlegt, oder? Die Feinde sind überall gleich, das heißt, sie werden ja auch durchs Internet verschickt. Ja, anscheinend das ist das Internet noch voller Pokémon. Vielleicht war das schon, wann ist ein Pokémon das erste rausgekommen? Und wann gab es das Internet? Vielleicht war Pokémon von dem Internet, vielleicht war es all calculated. Nee, das Internet gab es doch früher. Bestimmt, ja. Das davor. Aber welches Bösewicht-Team, welches gegnerische Team ist denn euer Liebstes? Ja, die waren alle böse. Ich hab keine Sympathie für diese Menschen. Ich hab die echt gehasst. Ich hab die nicht gehasst. Zum Beispiel Team Rocket wollte Geld, Team Magma wollte Land vergrößern, Team Aqua wollte das Meer vergrößern. Wir hatten dann noch Team Galaxy. Ja, die wollten alles zerstören. Die wollten alles zerstören. In der Zerrwelt wollten die... Nee, das war... Doch, die wollten die komplette Welt zerstören. Ja, die wollten einfach alles kaputt. Neustart. Und dann noch mit N. In der letzten jetzt, schwarz-weiß, N. Nicht gespielt. Das ist nicht die letzte. Das soll mein Bruder fragen. Die Y ist die letzte. Ich war es Aber N... Also jedenfalls das böse Team von Schwarz und Weiß. Plasma. Plasma. Die waren ja dafür, dass Pokémon-Kämpfe abgeschafft werden. Aber eigentlich, trotzdem, um das zu bezwecken, haben sie aber mit Pokémon gekämpft. Aber eigentlich waren das so die Peter der digitalen... Das waren wirklich die Leute, die Ente irgendwo sinnvolle Theorie hatten. Die wollten ja, dass alle Pokémon sozusagen befreit werden. Die haben eine sinnvolle Theorie, aber haben es schlecht umgesetzt. Vor allem die eigentlich aus unserer heutigen Welt oder unserer derzeitigen Welt eigentlich auch... Das Nachvollziehbarste ist, okay, das sind irgendwelche Kinder, die ihre Tiere gegeneinander kämpfen lassen. Leute, wartet mal. Denkt ihr nicht vielleicht, dass ihr damit aufhören sollt? Wobei ich das Motiv von Geld auch verstehen kann, ja. Ja, mit Pokémon Geld. Ich hätte das sowieso in der Serie oder allgemein, ist das so, dass du musst die Pokémon ja erstmal schwächen oder bekämpfen, damit du die fangen kannst, aber die Pokémons freuen sich, wenn sie einen Trainer haben, der sie trainiert. Das hat man so in der Serie öfters mal gehört. Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Meinst du, dass du sie erst bekämpfen musst und dann freuen sie sich aber da? Nein, ja. Sprich, die wollen nicht eingefangen werden, Stockholm-Syndrom. Die wären sich nicht. Aber eigentlich sind die Pokémon, die keinen Trainer haben, neidisch auf die einen haben. Aber trotzdem wehren sie sich, wenn sie gefangen werden sollen. Ja, das ist so die Liebe, weißt du, du musst erst um die Liebe kämpfen. Oh. Aber bei James war es doch so, er hat sie immer gefragt, ob sie mitkommen wollen. Mit zum Beispiel das Palin war ja auch ein übelstes Weichheit. Er hat ja auch Brüste, also. Er hat lila Haare. Okay. Wer ist James? Das ist der Bösewicht mit dem blauen Haaren, der immer von dieser einen Pflanze... Von dieser das Pflanze war bei mir ein Schuss in den Ofen. Ah, ja, mein Team Rocket. Wohin denn auch? Da gibt es auch diese... Und hier, wie ist die Frau? Jessie. Ja. Die hat ja so diese ganz komischen Haare zu sein. Ja. Und da gibt's diese Szene aus. Ja. Du siehst sie, ich glaube, von hinten. Und diese Haare gehen halt so total schräg zur Seite. Und sie dreht sich um... Und ja, anstatt dass die Haare sich 180 Grad mitdrehen, bleiben die auf der gleichen Seite einfach. Und wie einfach so den Kopf um und was denn? Aber ganz ehrlich, als Zeichner, ich wollte das nicht antun. Ja, nee, das geht gar nicht so schwer. Wo ist denn? Also, das konnte man jetzt nicht sehen. Parabel nach rechts und dann die selbe Parabel bei und wieder zurück. Nee, dreidimensionales Malen, das kann man nicht machen. Das war nicht 3D. Weißt, aber das kriegen die Kinder doch eh nicht mit. Ja, aber ich meine, wenn sich das Haar dreht, musst du es ja mitmalen, wie sich es dreht. Ach, stimmt, du. Das wäre übelst anspruchsvoll. Ja, klar. Du musst ja halt aus jedem, jeder. Ja, obwohl, du hättest einfach einen Zehenschnitt machen können und dann das andere ja, machen. Klar, schmeißen so. Irgendwie so. Was ist dieses Pokémon? Dann kommt Werbung. Das ist. Was ist schon Pokémon? Und dann hast du die Haare auf der anderen Seite. Kriegen wir eigentlich den Text zusammen, den Team Rocket immer sagt? Die haben uns geändert, glaube ich. Die reimen immer. Und das ist übel cool. Oh, den Anfangstext, wenn sie immer kommen, oder wie? Ja, das ja. Team. Die haben den ein paar Mal geändert. Irgendwie kenne ich das irgendwas mit diesem Team Rocket und wollten die Welt regieren. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Ja, aber ich glaube, das ist irgendwo zwischen drin. Ja, ist so. Jesse und James. Und Miauzi. Und Miauzi. Egal. Und dann kommt immer Boing, genau. Ja, das war der übelste Spacken-Pokémon. Das war so richtig Robin, ja. Ey. Hat man noch so einen VP, dass der immer in den Arm gebissen hat, ne? Ja. Aber das Venus Liebes hat den auch immer. Genau, ja, wie ein Liebes. Also in der ersten Staffel haben die bloß Smogon und... Und ein Entwicklung von Retton. Retton. Ein Arbok. Nee, die erste haben die noch. Ach, Bock, Bock. Alter, das hat sich so eingeprägt. Was? Ach, Bock, Bock. Aber warum wollen die nur Pikachu haben? Ey, das hat mehr. Will nicht der Chef von denen irgendwie Pikachu haben? Er will wertvolle Pokémon haben. Ja. Nee, die also versuchen das Pikachu ja ab und zu mal anzufangen. Ich krieg es trotzdem nicht hin. Es endet immer mit, das war wieder mal ein Schuss in den Ofen. Dann fliegen die Viech weit weg. Ja, dann ja. In der nächsten Folge sind sie eh wieder da. Dass sie sich nie dabei verletzen. Aber sie sind ja immer verkohlt und so ein Zeug. Ja, ja, stimmt. Aber du musst sagen, die Erfindungen sind ziemlich cool. Der Mauzi-Ballon. Der Ballon oder das Carpador. Das Carpador U-Boot. Man kann alles als U-Boot machen. Warum ein Carpador? Das ist das keine erwarteten böses Carpador. Ja, eben. Das ist ein guter. Er kann doch eh nur in das Klatscher. Und dann verdammt. Kann man hoch und runter das Fach. Wenn ein Garo das macht, dann wäre das schon irgendwie so. Ja, Mundfunk. Garo, das wirkt verdächtig. Carpador ist eigentlich egal. Aber wenn wir gerade bei Fisch sind, kann man die Carpador essen? Also kann man Pokémon essen? Ja. Das ist eine echt gute In der Serie gab es eine Szene, wo die aufgeschnittenes Carpador hatten und es gegessen haben. Weil die Sache ist, einmal kämpfen sie mit dem und andererseits Nutzen traurig, die. Es gibt ja auch, dass diese, wo gab es diese Kuh-Pokémon? Diese Miltank. Genau, die sie ja auch nutzen wie Kühe. Welche Edition ist denn das, Miltank? Das ist irgendwie Johto. Und vor allem, was noch creepiger ist, es gibt sehr, sehr viele Szenen, wo die Vogeleier essen, also Vogel-Pokémon-Eier. Da essen die Ungeborenen. Das machen wir auch, machen wir auch, aber das ist die unbefruchteten Eier. Nichts aber Tom kommt mit der Biologie und ja, apropos Eier, ja, die Pokémon-Eier waren ja auch ein bisschen. Ja, irgendwie haben wir ein Pokémon-Ei gefunden. Wir wissen nicht, wo es herkommt. Ja, mit so einem Zoom-Pack und einem Taubsicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es ging. Dito war immer die Schwuchtel. Dito, immer Dito mit reingepackt. Aber es ging auch zwischen anderen Pokémon. Es ging auch zwischen Art unterschiedlichen Pokémon. Ich hab's oft geschafft. Robin hat es oft gemacht in seinem perversen Experiment. So, ich stecke euch jetzt zusammen. Ich komme mal wieder. Oder die Entwicklung von Ponita Galoppa vielleicht. Aber es hat funktioniert. Was kam raus? Irgendwas, das Hornbohrer konnte. Ponita mit Hornbohrer. Der junge Mendel Robin. Weißt du? Ja, genau. Mendeln wir mal ein wenig los. Wenn beide Pokémon Hornbohrer können, dann ist wahrscheinlich kein 50% des anderen auch. Ja, genau. Aber ist es nicht eigentlich traurig? Phänotyp aufstellen. Und Phänotyp. Aber ist es nicht eigentlich traurig? Ich meine, Pokémon sind doch eigentlich total die Nutztiere. Ich meine, du nimmst die zum Kämpfen, du nimmst die zum Essen, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Eigentlich fast die Tiere, ne? Ja, aber wir sehen sie. Komisch. Irgendwo. Was war eher da? Tiere oder Pokémon? Man weiß es nicht. Wir nehmen sie sogar zum Kämpfen. Ich meine, Hahnkämpfe oder sowas. Ja. Oh. Ja. Ja, komm, weil ich war eigentlich. Wie öfter man irgendwie zum Gedanken kommt, auch wenn man krass spielt, oh, wie cool es jetzt wäre, wenn ich, keine Ahnung, so ein Kanimani hätte. Und dann einfach so, in unserer Welt, wir haben verdammt nochmal Tiere, wir haben Hunde, wir haben Katzen. Aber die können nichts. Ja, aber weil die dran gewöhnt sind, die in der Pokémon-Welt sind auch dran gewöhnt, dass Pokémon sind. Für die ist das auch nichts Besonderes. Wenn man Hund Flammenwurf könnte. Ja, okay, aber die können elementar kämpfen. Und nicht ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass zum Beispiel Aquaknarre richtiges Wasser ist. Ich denke immer, das ist so richtig große, so richtig viel Speichel. Wow. Was? Nein. Das ist Hydropumpe. Was ist denn eigentlich in diesen, gibt es in jeder Edition so ein Ei, was du kriegst von diesem Typen? Ja, ja, ich glaube, es ist fast immer dasselbe, dieses Togepi, ne? Togepi und Iso gibt es auch schon. Was für ein Ding? Iso, also die Vorentwicklung von wohin genau? Wing, genau. Ah, okay. Togepi. Was war zuerst da, das Ei oder Togepi? Das Ei ist philosophisch wert. Der Togekiss, ja. Na, das Togepi hat ja seine Eischale sozusagen. Ja, hast noch Hose an. Ja. Wie ging Togepi, Togekiss, Togeking. Nee. Togetik, Togekiss. Togekiss, stimmt. Hast recht. Misty hatte die ganze Zeit Togepi. Das war so putzig. Oh mein Gott, das ist mir. Das konnte diese eine Attacke, wo dann alles rauskam bei. Was? Okay. Das ist falsch ausgedrückt. Das kam jetzt ein bisschen komisch. Nee, das konnte doch diese Attacke, wo dann irgendwas random passiert hier, ist. Hier, Metronom. Keine Ahnung. Aber da kam immer irgendwas anderes. Und man hat immer neue Attacken dazugelernt. Das war immer so ein Magisch. Nee, nicht dazugelernt. Nee, doch, aber man selber hat immer neue Attacken entdeckt. Aber meistens Mondschein. waren das dann so dämliche Attacken wie was war das, Gesicht oder so? Ja. Und die Attacke war gut. Da hast du das gegnerische Pokémon erkannt. Ja. Und ich halt, das stand da. Stimmt, Schnüffler auch. Ja. Schnüffler hat das gleiche gemacht wie Gesicht und ich weiß nicht, was es gemacht hat. Irgendwie, wenn das Geist. Normal Pokémon kann dann Geist treffen. Genau. Ach so. Und ich habe jetzt mal eine Frage mehr zu den neueren Editionen. Was haltet ihr von Mega? Mega-Evolution? Aber soweit habe ich nicht gespielt. Ich bin scheiße. Es ist gut. Du brauchst ja Mega-Evolution-Steine dafür. Ja. Was bringt das? Ich finde diese... Es ist nur Aussehen. Ich finde die Designs richtig hässlich. Und teilweise finde ich geil. Also ich habe ja kein 3DS, aber weil ich diesen Marakt so viel gespielt habe... Weil ich diesen Marakt so viel gespielt habe, habe ich mir mal Let's Play von den neuen, von diesen Alpha Saphir und Omega Rubin, was ja Remakes von dieser Welt, von dieser Spielwelt, habe ich mir mal Let's Play angeguckt. Und ich fand es einfach mega interessant, wenn man so die ganze Welt... kennt, so zu sehen, was die verändert haben, was sie neu eingebaut haben, weil man die Welt schon einfach so in- und auswendig kennt, weil das deine Kindheit ist. Und Mega-Entwicklungen, finde ich nicht schlimm, ist halt einfach was Neues. Ich habe es halt nie gespielt, ich habe da mal in Let's Play von gesehen, ich kann es jetzt nicht so beurteilen vielleicht. Aber an sich sah es teilweise schon ziemlich nice aus. Zum Beispiel von diesem halben Hai, wie hieß der? Tohaido. Ich wollte gerade Sharknado sagen. Wieso habe ich jetzt nicht verstanden, warum das ein halber Hai ist? Wieso ein halber Hai? Das ist so ein Quatsch. Warum ist das eine Pokémon-Lampe? Oder ein Eis? Ne, der Hai, der war einfach irgendwie, hinten einfach so abgeschnitten. Ja, das war übel. Aber ich finde es doof, dass overpowered Pokémon sogar noch overpowered wurden. Ja, Mewtwo hat 3 oder so. Ja. Keine Ahnung. Also mindestens 2. Hat auch 2. Ja, nee, das musste sein, weil ihr dann endlich mal ein Drachen-Pokémon drauf. Ich glaube, Mewtwo hat einmal eine Angriffs- und einmal eine Verteidigungsform. Das bedeutet, die haben noch unterschiedliche Formen. Ja, also mit den Mega-Entwicklungen. Aber es kommt dann, glaube ich, auf die Edition an, also Y oder Z. Ach so. Gibt's das Z? Z gibt's auch. Leute, absurde Mega-Entwicklung. Oh, ich liebe Absol. Kannst du mal die Musik anmachen? Moment. Wo ging das? Ich will das nicht ausmachen. Also in 3D? Warte, lass das mal kurz hören. Können wir mal zugucken, jo. Wir müssen aber ein bisschen, wir dürfen nicht zu lange Ruhe haben, weil sonst wird es langweilig. Psycho-Klinge. Okay, er spielt eine Frau. Das war eine Münzwurfentscheidung. Ja, okay, ich kenne. Ja, mit so zweimal Kopf, ne? Face bei Batman. Und das ist übel episch. Das ist edel. Das ist edel. Das Pokémon war auch fies geil. Wie hieß das? Absol. Dazu kommen wir dann später. Ja, dazu kommen wir dann später. Ja, wir kommen dazu später. Okay. Oh ja, Melodie. Die Melodie. Und kriegt er noch die Melodie hin vom Pokémon Center? Die haben die doch verändert in den neuen. Ja, und die haben... Das ist einfach wunderbar. Und dann, wenn das heilt... Das ist einfach geil. Ja, ist einfach so nice. Wie sich das einbrennt. Ja, man hat und ich fand die Melodie in der allerersten Stadt, wo du wohnst, da fand ich die Melodie irgendwie wirklich schön. Die war so übelst entspannt. Willst du jetzt auch mal deine alten anmachen? Ja, also ich habe hier die Blattgrün drin. Kannst du nur, um mal die Sounds mit einzufangen, das ist, glaube ich, immer ziemlich cool. Ja, wir können schon mal weiterreden. Ich fahre hoch. Ich fahre hoch. Ich wute. Robin, guck du mal, was du noch auf deiner Liste hast. Hast du erstmal noch Themen? Lieblings-Pokémon. Okay. Bei mir Lucario. Ich finde Lucario irgendwie cool. Das ist overused. Ich kann mich damit nicht in diese. So eine Bitch ist das. Es hat einen eigenen Film gekriegt, das Famekind. Es kommt in mehreren Filmen. Es hat eine eigene Mega-Entwicklung. Ich hab's schon vorher gemocht. Hilfste Pokémon-Trainer. Nee, ich mochte Lucario. Also ich kann schon mal mit Robin einer Meinung sein. Ich mag. Absol? Absolut. Absolut. Aber ich dachte, bei dir wär's Da, die Diskussion hatten wir schon. Sengo. Und die beiden sind natürlich auch aus der Hoenn, wo auch mein Lieblingsspiel ist, also. Also Smaragd. Ja. Ja. Smaragd war irgendwie geil. Am besten. Florian. Ja, ich habe halt, die anderen noch nicht gezockt. Ich bin gerade halt dabei, die Blattgrün nachzuholen, weil ich die davor noch nicht gezockt habe. Was ich halt auch cool finde, ist so die ganzen alten Pokémon ersetzt hier. Halt so ein bisschen, warte, halt so ein bisschen hier ran. Ah, ja. Ja. Old Blatt. Warte, Robin. Blattgrün. Jo, das sind so Fragen an unsere Zuhörer. Wo kommt diese Melodie vor? Wir haben es zwar vor ein paar Minuten gesagt. Power. Na nice. Robin hat es gerade schon. Ich ersticke und ihr macht nichts. Okay, dann bitte leise was trinken. Ich hoffe, ihr habt es gehört jetzt gerade. Jo. Ich nehme es an. Ich hoffe, ihr habt mich auch ersticken gehört. Und die haben nichts gemacht. Die haben sich für das Spiel so sehr wichtig. Das ist cooler als du. Da greife ich gleich wieder zur Flasche. Ne? Ich kann das nicht erfahren. Flori, ja? Dein Lieblings-Pokémon. Ich kann mich nicht entscheiden. Es gibt so viele coole Pokémon. Sag einfach. Liste. Mir fällt gerade gar keins ein. Okay, Tom. Dann muss ich mich ehrlich gesagt Florians Meinung anschließen. Ich fand Smaragd so viele cool. Geile Pokémon. Wenn ihr zwischen allen Starter-Pokémons auch so eins raussuchen müsst. Ich weiß nicht, ob die Frage noch schwerer ist, aber ich würde Kanimani oder Feurigel sagen. Ja, also Feurigel in Igel aber. Ich würde Bisasam, Stigi oder Kanimani nehmen. Mein erstes Lieblingsstarter-Pokémon war Hydropi. Ja, so ich habe es auf der Verpackung gesehen und dachte mir sofort, das ist es. Dein Gefährte für immer. Ja. Ich habe immer Hydropi genommen in das Markt. Weil. Nee, ich habe auch mal die anderen probiert. Aber Lokok war eigentlich auch cool, aber irgendwie so stark. Aber das ein Gecko war. Gecko Armor. Das hat jetzt eine scheiß Endentwicklung mit diesem riesen Schwanz. Gewaltro, das fand ich das halt wirklich. Ich meine, schon sein Name Gewaltro. Ja, das sah scheiße aus. Der spürt man, das ist natürlich diese Messerwicklung sah viel geiler aus. Und dann die letzte mit so einem komischen Stachelschwanz, so riesengroß. Zurück, ein abgestorbener Weihnachtsbaum. Und Tannen und das sah so scheiße aus. Vor allem, diese Mega-Entwicklung kann ja irgendwie die Schwanzspitze abfeuern. Oder so? Ernst? War das nicht so? Wow, das klingt sehr falsch. Flori hat einfach nur ein Ekel, angeekelt Gesicht. Nein, er hat noch gewisse so Blasen auf dem Rücken gehabt, oder? Ja, das sind Sporen. Mm. Alter, das sah aus wie alter Mark. Ja. Mm. Ich fand das war einfach nur. Aber vor allen Dingen, das Redhand war so übel abnormal, abgespaced, cool. Es hatte einen Ast im Mund, auf dem es drauf rumkaute. Ja, oder? Es war fies cool. Das war übel. Aber ich finde Gewaltro eigentlich das stärkste Pflanzenstarter-Pokémon. Es ist das einzig Starke. Ja. Ich habe das Einzige, was ich gespielt habe. Ehrlich gesagt. Meganie ist so schwach. Es kann nichts. Wie, was war noch machen? Bisasam, die Endentwicklung? Bisaflor, nee, Bisa. Doch, Floor. Ja. Bisasam. Shelterra, irgendwer? Das ist aber auch cool. Das war cool, aber Schildkröte. Aber irgendwie war das dann. Ja, hat sich das abgenutzt? Ich fand auch immer die ganzen Endivi-Entwicklungen waren mir sympathisch. Die waren irgendwie immer alle cool. Ich habe Endivi und Loblatt immer irgendwie in die Pension gesteckt und gewartet. Und nichts ist passiert. Oh, war dann traurig. Du musst Endivi und Ditto in die Pension bringen, weil dann kriegst du einen Haufen Endivis und die kannst du nämlich alle Versionen für Endivi. Endivi war das Pokémon, was ich in diese Haufen verschiedene. Ja, je nachdem, welche Steine du hast. Evoli. Halt. Ja. Evoli. Ah. Evoli. Genau. Also Englisch Eevee. Ja, im Englischen ist Eevee. Okay, nee, dann habe ich mich gerade total falsch ausgedrückt. Ich meine natürlich das Viech. Ja, Evoli. Und welches eure Lieblings... Edition? Von Evoli, die Evolution. Oh, hast du nicht gesagt? Keine Ahnung, ich habe nicht so viele gemacht. Ich glaube, ich habe alle vor Augen. Warte, kriegen wir das jetzt noch zusammen? Alle lieben nach Tara. Das ist die schwarze, ne? Also die das Unlicht. Ja. Kriegen wir sie noch zusammen, aus. Leute? Lass es mich probieren. Auf jeden Fall zusammen. Evoli. Ich kenne die Namen nicht. Cyana, Nachtara, Glaziole. Floriflara. Was? Floriporba. Flamara, Aquana, Blitzer. Ja. Und jetzt dieses neue? Und das Feenling, das ist neu. Ja? Fee. Nee, das Fee-Ding noch. Nee, die haben so Blitzer, also Aquana, also Fee. Findet ihr Fee sinnvoll? Ja, es macht Drachen balanced. Ja, das. Das ist ein welche Generation gibt es denn da? Das sind welche Generationen? Y und... Der hier, Y. Ja. Achso, weil ich habe ja meinen Führer dann aufgeholt. Ich, abgebrochen. Aufgehört. Dazu brauchte man Deswegen habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich sag meine Pokémon behandelt wie den letzten Scheiß. Aber die ganze Zeit hast du ein stabiles System an Typen und auf einmal kommt ein neuer dazu, der alles durcheinander bringt. Nö, hat das man hat zwar vorher nicht durchgesehen, man hat, sieht jetzt nur ein wenig weniger durch. Das man war hatte, das ist schon sehr komplex. Es hat nichts durcheinander gebracht. Man wusste immer noch nicht, was der Status Quo wurde erhalten. Ja, man kannte diese Beziehungen Feuer, Wasser, Erde, nee. Pflanze. Erde gibt's auch, Boden. Boden und Gestein. Zum Beispiel ist Gestein und Boden. Ist das ein Unterschied? Ja. Wasser ja. Macht und Kampf. Die sehen alle gleich aus. Wobei man aber und dann sagen muss... aber Kampf ist stark gegen Gestein. Ich denke mir so, what? Ja, also noch karatisch. Mascholo ist stark gegen Mascholo. Sehr effektiv. Ich so, okay. Das sieht genauso aus wie Stein. Wisst ihr? Aber man muss auch sagen, in den späteren Editionen ist fast jedes zweite Pokémon Drache. Irgendwie. Ja. Weil Drache ist einfach cool. Und das macht das Pokémon auch cool. Jeder mag Drache. Ja, jeder das macht stimmt Drache. Aber. Was, das stimmt was, aber. Gegen was war Drache stark? Gegen alles. Keine Ahnung, war egal irgendwie, oder? Das war nur gegen Stahl und gegen Eis nicht stark. Und gegen, genau. Und was war gegen Drache stark? Ja, Fee. Und ja. Eis. Eis und Stahl. Und Drache selber war gegen Drache stark. Das will ich auch noch. Ja, das ja, ist ungelogen. Drache war gegen Drache effektiv. Das ist doch genauso wie Wasser und Blitz, das ist auch gegenseitig effektiv. Nee, Wasser ist nicht gegen Blitz. Blitz ist nicht effektiv gegen Wasser. Sorry, Tom. Das ist doch klar. Nein, Wasser ist nicht gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, wenn ich mit einem Turtok einen Volteball angreife, das ist ja sehr effektiv. Das ist Eisen. Bitte, bitte. Das ist Eisen. Nein, Turtok ist kein Eisen. Nein, aber Volteball. Volteball ist Eisen. Nein, das ist nur Elektro. Elektro. Gott, hast du überhaupt nicht so. Also, das heißt Volt im Name. Ball. Es ist ja, aber. Logo, wenn es nimmer aus Eisen. Jo. Das macht Sinn. Nee. Robin, du hast doch noch Stiftpunkte. Hau mal noch was raus. Vielleicht bin so ein Problem. Turtok Erdbeben. Nein, das könnte Aqua. Nee, Wetter. Hydro-Pumpe. Aqua-Wetter. Genau. Einfach Wasser, irgend so ein Wassersubjekt, Substantiv und noch irgendwas zusammenhängen. Das könnte aber auch ein Mega-Hieb. Nee, oder Kick oder so, ein Hieb. Aber ich fand auch in den letzten Editionen gab es viel zu viele legendäre Pokémon. Welches ist denn euer Liebstes? Ich, das kann ich sogar beantworten. Da habe ich nämlich einen übelsten Favoriten und zwar. Okay, ich weiß nicht, wie es aussieht, ich weiß nicht, wie die heißen. Sag die Schreibe. Palkia und. Dialga? Nee, Giratina? Nee, bei der Höhenregion waren die, dieses Blaue und dieses Rote, wie es fliegen konnte. Naja, Latios also, und Latias. Ja, genau, Latios und Latias. Die finde ich so geil. Sind das nicht gebrüht oder so? Ja, und die finde ich so sympathisch. das sind zwei nette Leute. Ich glaube, dass die daran, dass ich genau über die einen Film hatte, mal. Den habe ich mir gefühlt 10 Millionen Mal. Der Film war cool, den habe ich auch gesehen. Der war übrigens cool, wo die das Wasserrennen gemacht haben. Ja! Der war so geil, oder? Der war so schön. Oh. Der war so geil. Wegen den Filmen, dass... Die Filme waren alle schön. Nee, wegen den Filmen fällt mir gerade ein, weil ein Freund von mir, der auch schon im Podcast war, der Max... Verdammt. Mäßige deine Sprache. Nein, der... Ja, okay, ich muss es eh anhören. Der hat für den Gamecube hatte der ein Pokémon-Spiel und das war schon in 3D richtig. Das war es war auch ein bisschen konfus. Colosseum oder so? Ich glaube, es ist Colosseum. Colosseum. Stadion. Und das, ich glaube, das war ja auch mit Lugia, dass irgendjemand irgendwie. Lugia ist mein Favorit, das wollte ich noch anmerken. Ja, das hatte ich auch, aber dass jemand Lugia böse gemacht hat und. Keine Ahnung, an. Ach so, DX, XD oder so. DX. Ja, jedenfalls. Da wurde das irgendwie schwarz. Ja, es gab genau. Und dann jedenfalls, ich hab's nur ein, zwei Mal gespielt, aber ich fand's total komisch, weil es halt eine ganz andere Perspektive ist und so rollenspielmäßig und. Das mochte ich auch. Und dann hatte ich noch für die Wii einmal. Wie ist denn das? Keine Ahnung, das wollte ich auch gerade fragen. Aber da musst du, also du hast. Das war ja richtig mit 3D-Kämpfen und so. Ja, aber vor allem, aber insgesamt war es eigentlich, ich weiß nicht, entweder habe ich es nicht begriffen oder es war einfach total unterausgestattet, weil du hattest irgendwie ein, zwei Pokémon. Und konntest da einfach kämpfen in 3D-Arenen. Aber du, wenn du richtig spielen wolltest, dann musstest du die Pokémons von deiner DS-Version auf irgendwie über WLAN-Verbindungen auf die Wii schicken, damit du mit denen kämpfen kannst. Und du konntest eigentlich nur mit denen dort kämpfen und dich so hochspielen. Aber sonst hattest du irgendwie gleich, ich so, weil ich es im Kopf habe, keine Möglichkeit, irgendwie die Pokémon da drin selber zu fangen und eine neue zu kriegen, sondern du musstest die irgendwie auf deinem DS erspielen. Zum Glück hatte ich einen, weil eigentlich man ja Pokémon hatte. Einen, oder? Aber deswegen konnte ich dann erst das richtig komplett spielen, aber an sich war es auch nicht so prickelnd. Ja. Wir waren bei Legendären stehen geblieben. Ich habe zwei. Lugia und Ylvental. Was? Das Neue. Das kenne ich nur aus dem Pokémon-Kartenspiel. Ach, dieses Y, oder? Y. Dieser Vogel. Ja, das sieht übelgehend aus. Ich finde diesen Schwanz so komisch. Zeig mal auf deinem Pokédex. Das ist einfach nur ein großes schwarzes. Nee, ich hab das sogar noch. Das ist einfach nur so. Stell dir das vor wie bei YMCA. Und nur ohne das MCA. Aber es kann diesen Schwanz so komisch bewegen. Ja. Macht mal weiter, es dauert noch. Mein Lieblingslegendär aus Pokémon ist Giratina. Das ist einfach übelst geil gewesen. Das konnte seine Form auch ändern. Und das war einfach mal Geist. Und es hat diese komische Attacke gehabt, wo es eine Runde verschwunden ist. So, ne? Und dann in der nächsten wieder aufgetaucht ist. Das ist doch das Schämenkraft. Ja. Also, sie war übelst stark und du wurdest einfach in der Zwischenzeit nicht angegriffen. Übelst geistig. Aber du hast in der Zwischenzeit auch nichts gemacht. Naja, du hast einfach eine Runde gewartet, bis du es getötet hast. Genau. In der Runde ist einfach nichts passiert. Du konntest dir selber nicht getötet werden und der Gegner hat sozusagen auf seinen Untergang gewartet. Hast du dann Schaden gemacht, außer dass du zum Beispiel Schaufel einsetzt und Taucher oder so. Also wie Fliegen. Ja, wie Fliegen oder so. Nur okay. Halt in cool. Ja. Mit Stil. Ich hatte Latias und Latias auch nie im Spiel, aber ich fand die einfach wegen dem Film so cool. Und ich habe jetzt vor kurzem erst mitgekriegt, dass man die in das Marag fangen kann. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber das ist dann so, dass die immer irgendwo auf dem... Wie ist das? Wenn das ja, die Legendäre, die sind immer irgendwo auf der Map und die kannst du nur durch Zufall treffen. Genau. Überall, ja, das sind die Wander-Pokémon. Wander-Pokémon, genau. Also ich weiß nicht, ob es dann erst ab Diamant, Pearl und Platin war, aber dort weiß ich auf jeden Fall, dass man dann so ein Radar hatte, wo es die einem angezeigt hat. Ja, das war ganz praktisch. Also wurde einem angezeigt, da ist es gerade, dann kannst du dorthin reisen, versuchen. Da hat man es auch ziemlich schnell gefunden irgendwie, weil man dann genau wusste, wo es war. Aber du hast immer nur eine Runde bekommen. Ja, dann ist es weg, abgerannt. Und das Smaragd war das aber so, du konntest das auch, wenn du es schon mal gesehen hattest, konntest du dann im Pokédex gucken, wo das gerade ist, dann hat sie das auch angezeigt, wenn du dann aber dorthin geflogen bist, war es wieder woanders. Ja, das war so ein ewiges Trauerspiel, immer hinterher geflogen, war immer wieder woanders. Ich glaube, du musst einfach nur herfahren. Mit Fahrrad oder so, also. Ja, du konntest halt, die Quick-Reise hat dann halt nicht funktioniert. Ja, das deswegen, stimmt, deswegen das könnte hab ich dann, sein. Genau, und deswegen habe ich es dann nämlich so gemacht, immer eins davon entfernt, weil dann war es noch dort und dann musstest du mit dem Fahrrad hinfahren, dann war es nämlich noch dort. Und dann braucht man so ein Pokémon wie Zubat oder so mit Horrorblick, was man nicht abhauen kann. Achso, okay. Stimmt, die sind immer noch rückwärts abgehauen. Macht ein Zubat ja doch Sinn. Nee, aber es lernt das, glaube ich, als X-Bot war extrem geil. Das war richtig cool, das Pokémon. Echt? Ich hätte es gehasst. Ja, klar. Ja, weil die in der Höhle, in jeglicher Höhle geht es einfach die ganze Zeit. Kleinstein und Super Nudeln. Und ich habe als Kind nie gewusst, dass es Schutz gibt, einen Superschutz. Ich hatte das nicht einmal. Ja, das habe ich in den ersten Pokémon gewusst. Du armes Kind, du. Ja. Das hat eben das Leben so erleichtert. Wenn ich durch irgendeine Höhle musste. Aber das hat man dann irgendwann gemacht, einfach das ganze Zeug reingehauen, weil es hat echt genervt. Einfach nur, weil es einen übelst Zeit gekostet hat. Einfach irgendwie ist immer so 20 Sekunden einfach weg. Wow, ein Kuchen. Nee, 500 Schritte. Hast du 500 Schritte? 500 Schritte. Ich meine jetzt aber von, wenn dich ein Pokémon angreift, hast du irgendwie 20 Sekunden klick, klick, klick. Das dauert halt eine Zeit. Das ist eben so praktisch, wenn du... Das ist so praktisch, wenn du beim Emulator spielst, da kannst du einfach die Leertaste drücken, dann macht es im Schnelldurchgang. Okay. Hast du viel mit dem Emulator nur gespielt? Ja. Was ja fragwürdig ist, wie legal das ist. Emulatoren sind legal. Ja, Emulatoren sind legal. Ich hatte einen für den N64, für die PlayStation, für die GameCube. Okay, wir schauen jetzt gerade wieder auf Robin sein 3DS. Der zeigt mir jetzt sein Lieblingslegendäres. Wie heißt dieses Viech? Ja. Das ist ein, wie sieht aus wie ein Vogel, das ist das roter Bauch, ja, wie heißt das? Oben drüber schwarz. Sieht fast so aus wie Zoroark, oder? Oh, sieht das krass aus. Ja. Es hat gerade so einen roten Psychostrahl auf das gegnerische Pokémon geschickt. Oh, die arme Schildkröte. Würtel? Ja, aber Feuerschildkröte. Hat nichts mit Turtles zu tun. Bitte nicht verwechseln. Hat das Viech eine Mega-Entwicklung? Das ist ein legendäres. Ja, und ich kenne ja, nein, das ist war nein. Zu overpowered, das war zu in. Ja, oh, so Leute! Ausentwickelt sich. Wow! Mach mal die Musik an! Ich weiß, Musik an! Und halt sie das ist die. Andere Seite. Moment! Halt. Ach, du Noob, du! Also mach die Musik an. Ja, die Musik. Du musst auf Lust ringen. Halt hin! Ich bin übelst scheiße. Ja, die haben eine neue Musik gemacht, worden. Ja. Aber es sieht viel geiler aus als früher, weil es 3D ist. Nennt sich das so? Das ist 3D. Aus. Oh mein Gott, komm. Alter, die Musik scheiße. Das war gerade richtig antiklimatisch, oder? Ja. Tom, kannst du mal bitte kurz ein Pokémon auf deinem Handy zuhören und wählen? Nur so ganz kurz, so in den nächsten 5 Minuten. Ich weiß nicht, irgendwas, was sich mit einem Zurbonbon entwickelt. Ja, kann ich maximal einen Robby fangen? Oh ne, das muss ich. Ja, die entwickeln sich schon auf Stufe 5 oder so, oder? Die schrecklichsten Entwicklungen waren doch, wenn du die tauschen musst. Sowas wie Georock oder. Das war ja, immer gut. Und ich hatte niemanden, ich hatte nie jemanden. Mein Bruder hat immer mit dem Emulator geht es doch allgemein nicht, oder? Mit dem ging es nicht, ne? Aber ich hatte auch immer so Xerox, hatte nie jemand. Doch, ich hatte eins, weil mein Bruder hat auch immer diese entsprechende Parallele-Edition gekauft. Ja, ja. Also wenn ich Silber hatte, hat er Gold gekauft. Und dann können wir das einwandfrei. Ich hatte damit nie Probleme. Das war immer so toll, diese alten Gameboys mit diesen Link-Kabeln. Ja, ja, wie viele Stunden ich da Mario Kart gespielt habe. Oder Tetris. Alleine Tetris Mario schon mit den alten Gameboys. Weißt du, mit dem Tetris im Link. Das war auch geil. Ja. Du kannst gegeneinander Tetris spielen. Oder ja, na, weil wenn du eine Reihe weggemacht hast, hat der andere die draufgekriegt. Also echt? Unten, dann ging es bei dem rund, also hoch, ja. Ja, wow. Geil. Wusste ich nicht. Das war ziemlich badass. Ja. Der hat sich richtig vorgestellt. Ah, ich habe eine Reihe voll und siehst du in seinem Gesicht wie so den Wut. Den Wut hab ich nicht verdient. Das ist einfach sehr lustig, ja. Geil. Robin, hast du noch Stichpunkte? Also jetzt nicht problematisch, wenn du nichts mehr hast, aber ich will das noch abfrühstücken. Was ich mich mal gefragt habe, irgendwann nachts, wenn diese Zeit kommt, wenn man im Bett liegt und nicht einschlafen kann. Einleiten. Es heißt, was? Nix. Mach weiter. Heißt es denn Pokémon? Es heißt Pokémon. Es ist wegen dem Akzent. Es ist Tegu? Ein Pokémon. Krass. Es ist immer nur ein Pokémon. Denn ein Strich, ein Wort mit einem Strich von links unten nach rechts oben. Da wird genau diese Silbe betont. Nee, es ist Akzent Graf. Nee, es ist Akzent Tegu. Graf ist nach rechts unten. Lass mal über die Sprachen, die nie französisch sind. Ja, eben. Aber trotzdem heißt es, egal. In Latein gibt es das nicht. Ja, Latein lernt ja auch niemand. Ich lerne Latein. Zurück bin zu ich niemand. Robins Tatsache. Ja, okay. Zurück zu dem Pokémon. Es sind Pokémon. Aber sogar in der Serie sagen die Pokémon. Ja, das ist schön. Sie sind Übersetzung. Ja, ist der Plural jetzt Pokémons oder Pokémon? Pokémon auf jeden Fall. Du sagst immer Pokémon. Es sind Pokémon. Ja, du. Da will ich mich gerade selber. Ja, schlimm. Ja, ich kämpfe mit den eigenen Waffen. Es sind Pocket Monster. Das müsste eigentlich Pokémon. Hast du noch deine Notizen den Strich gemacht mit Poké? Ja. Okay, mal weiter. Schreibst du das nie so? Ich schreibe Pokémon nicht so häufig irgendwie. Doch, ich habe bei meinen Stichpunkten habe ich auch extra drauf gehabt, dass ich über jedem E dieses auch wenn Bild, ich auch wenn ich bei der Google suche auch mal so ja immer, schreibe ich nee, jedes nie, Mal den Strich. Ich mache das ich einfach aus Gag. Ich mache es so, ich schreibe es richtig. Und zack und dann E. Ja, da fühlt sich da einem besser. Ja. Das ist einfach so dieser kleine Gag. Ich könnte es mit E schreiben, aber Google. Ach, ich mache das kleine Strich. Ich mache es nicht. Geil. Nee, das mache ich eigentlich nicht. Dann noch eine andere Frage. Die Taste kann man doch sonst nie verwenden. Ja. Pokémon. Ich weiß noch. Ich versuche es in Worte zu fassen. Ja. Ich gebe mein Bestes. Es geht darum, eine Serie, in der Serie habe ich mal gesehen, wie ein Pokémon-Trainer, so ein Schwarzgurt-typischer Karate-Dude, gegen seinen Marshock kämpft. Ja. Was wäre, wenn die Pokémon sich zusammenschließen würden und einfach mit ihren mächtigen Ballerattacken alle Menschen unterjochen würde, anstatt andersrum. Sie hätten es drauf. Das kann ja nie passieren, da wir ja, wie schon gesagt, beim Stockholm-Syndrom sind. Aber außerdem gibt es in der Serie Schusswaffen. Das weiß wirklich? Ja, es gibt klar. Schusswaffen in der Serie. Es gibt ja auch Polizisten. Das halten wir jetzt mal an dieser Stelle fest. Ich bin natürlich gerade. Eine Schusswaffe ist gegen irgendeinen Stein-Pokémon. Ja, da kannst du ja Wasser einmal so wirklich. Aber ganz. Oh, Scheiße, das ist sehr effektiv. Ja, genau. Ich sprengt Wasser effektiv, ja. Es gab doch irgendwie mal in diesem Anime gab es doch mal so eine Feuerwehr bestehend aus Shiggies. Und angeführt von einem Shiggy mit Sonnenbrille. Ja. Nee, mit Shinlock. Oh, das war fies cool. Yo. Ja, die Sonnenbrille war übelst hässlich, aber ja, diese übelst gezackten Gläser, ne? Ich hab das auch mal gesehen. Das kennt man ja als Meme, glaube ich. Ja, als Meme ist das auch unterwegs und so. Wir sind unterwegs im Web. Ja, im Web. Es wird nicht auf Verhältnisse und bei dieser Scheiße. Habt ihr sonst noch irgendwas? Ich fall das immer zusammen. Ja, ich will jetzt einfach noch deine Stichpunkte abprüfen. Ist nicht sehr produktiv. Zombies und Pokémon. Passt das? Ja, nein. Ich meine, es gibt ja dieses eine Pokémon, dieser gestorbene Geist, dieses gestorbene Holzding. Gengar. Nein, dieses Typ mit diesem... warte. Ja, es gibt dieses Zwirklob. Das meine ich auch nicht. Ich meine, sorry, Sandra. Es gibt so eine Legende, dass dass Kinder in einem Wald sterben und diese Geister und diese Geister sich dann irgendwie in Holz manifestiert. Dieses eine Holz-Pokémon, was ist das? Ist neu. Genau, das ist neu. Das ist neu. Das muss ich suchen. Ich weiß, welches. Wow. Einfach irgendwie eine Sache oder nie dran oder so. Nee, Baumi gibt's doch, oder? Oder Schwarz. Nee, wie ist dieses Viech, was ein Baum war? Was aussieht wie ein Baum, bei dem du zur Schneide ansetzen kannst? Dann gehst du dahin zurück. Mogelbaum. Mogelbaum, okay. Genau. Immer dieser blöde Relaxo, der da rumlag und in den Glöckchen sitzt. Den gibt's in der neuen Edition auch. Und vor allem, es gibt ja die Bilder von Relaxo, also wo er einfach als Pokémon dargestellt ist, und wenn du die Generation dir anschaust, dann sieht das so aus, als würde er mit der Zeit aufstehen. Ja. Das wäre immer so irgendwie so, und dann irgendwann ist das wie er so Stop Motion, dann irgendwann ist er aufgestanden. Das ist aber ziemlich cool, finde ich. Ja, das ist wirklich so ein Running Gag. Okay, wenn wir dann in 20 Jahren unsere Firma noch haben, dann steht er endlich. Das wahrscheinlich sind jetzt, schon. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich sind es schon 40 Jahre oder so. Aber ja, ich suche als erstes. Das schlimmste Pokémon finde ich immer noch bei Schwarz und Weiß, dieser Sakrophag. Ja, weil Dixon hat eine Vorentwicklung, das trägt. Ich versuche so jetzt mal zu zitieren. So, also, ich rezitiere jetzt, das ist aber aus dem Pokédex. Ja. Da steht irgendwie drin, dass es. Es trägt eine Maske mit dem Gesicht des verstorbenen Menschen, das es vorher mal war. Und also im Prinzip ist es ein gestorbener Mensch. Nee, war es nicht so eine weggeworfene Puppe oder so? Ja, okay, nee, das war beim Barnett. Barnett war das. So, ja, stimmt, Barnett fand ich auch cool. Ich auch. Das war übel cool. Wenn wir mich zusammensetzen, dann gehe ich zum Tom rüber. Ich sitze im Fall im Weg. Ich kann nicht mehr mitreden. Ich hatte nur die coolen Editionen gespielt. Wo die Pokémon noch Tiere waren oder tierähnlich. Und kein Schlüsselbund. Ja, oh ja, klar, Björn, das hat mich so abgefickt, Alter. Wie bitte? Nicht das erste Mal. Achso, das erste Mal, dass du jemals. Erste Mal Podcast, ja. Nee, weil. Das erste Mal, dass du jemals. Ich hau jetzt einfach noch deine ganzen Themen raus. Hast du noch irgendwas? Ich frag das jetzt noch 3000 Mal. Was? Sind Pokebälle auch für Menschen möglich? Das hatten wir schon. Hatten wir das? Wir hatten die Frage nicht geklärt. Ich glaube, das wird echt. Da hatte ich die ganz kurze mentale Idee gedacht. Halt, ich weiß warum. Weil in der Serie kriegen so oft irgendwelche Trainer Pokebälle an den Kopf und da passiert nie was. Die kriegen nur. So oft! Das ist einfach so ein Running Game. Bam! Ja, wirklich. Ich habe jetzt schon irgendwie nur 8 Folgen gesehen, da haben wir schon drei Trainer einen Pokéball in die Fresse. Das ist so der Gag, wie zu, keine Ahnung. Zu der Serie gibt es ja auch die Theorie, dass das eigentlich nur Ash sein Kommatraum ist, weil der erste Blitz getroffen wird. Oh Gott! Deswegen wird er auch nicht älter. Das, genau, deswegen könnte er theoretisch auch nicht älter werden. Ja. Also es wird. Er wird in der ersten Folge vom Blitz getroffen. Ja, klar, von Pikachu. Aber dann trägt. Was? Dann habe ich ihn geschaut. Direkt bei der Auswahl. Ja, weil die von Eich bekommen. Wie heißt der Typ? Ja, aber dann bekommt er so richtig schöne rosane Gummihandschuhe. Da haben wir aber schon im Kinderserien-Podcast drüber geredet. Ja. Und dann Pikachu ist so süß in der ersten Folge. Was? So dick, ne? In der ersten Das hat immer abgenommen. Ja. Das glaube ich wirklich, das war ein richtig fettes Ding. Ja, wirklich, war so eine Kugel mit so ein paar Stummelärmchen mit den Ohren. Echte Pokémon haben Kurven, kein Schönheitswahn. Achso, apropos Pikachu, würdet ihr jemals ein Pikachu zu Raichu entwickeln? Hab ich mal gemacht. Ich auch. Shame on you. Das ist so hässlich, das sagt niemand. Entschuldigung. Ich fand den Schwanz cooler bei Raichu. Also wirklich, auf was du da achtest. Übrigens mal nicht wegen Pikachu, ich hatte mal einen Pikachu-Skin, also... Im Anführungszeichen Skin für mein DS Lite. Das bedeutet, ich konnte in beide Innenseiten so ein Aufkleber drauf kleben. Ja, also dieses ganze Ding mit Pikachu Design auch oben rum. Da waren so die Lautsprecher, war glaube ich so bräunlich wie so die, Backen von Pikachu. Und du hattest zwei Touchpens mit, die gelb waren und geformt waren wie der Schwanz von Pikachu. Ja. Aber auch in der Safari-Zone. Das Raichu ist einfach so hässlich. Das war sehr, das Hass. Die Vorentwicklung von Pikachu, wie hieß die? Pichu. Das war genauso beschissen. So, nee, das war so niedlich. Die fand ich was noch schlimmer. Als sie die ganzen Baby-Pokémon eingeführt haben, die hatten ja zu allen dann nochmal so eine Form. Ja. Echt? Zum Mogelbaum haben sie so Fluffeluff. Hey, ich kenne das bloß von Pikachu. Ja, von, aber Mogel? Nein, von Mobi. Mobile. Genau, das Ding, das du aus dem Ei kriegst. Das ist Mobi so nicht ein Musiker? Mobi Dick? Nee. Aber ich finde das so ein bisschen dreist, wenn man in der Safari-Zone mit Steinen. Ja, was für Steine. Ich weiß, was für große Logikfehler dabei war, dass du deine Pokémon abgibst und dann so krass läufst. Ja. Das war. Der Eich hätte sich schon wieder an Kopf gegriffen. Also, ich hab's nicht gelesen. Hier, ach, das Bild, ja, okay. Nee, Robin zeigt nur gerade Bilderwitze, die im Podcast natürlich super angebracht sind. Ja, ja. Robin, hast du noch was? Gib uns. Was? Wie fandet ihr Pokeriegel und Knusperbacken? Oh nein. Nur. Useless. War das, was du backen, die du machen konntest? Die Wettbewerbsfähigkeit. Hast du irgendwann voll gefüttert und dann waren sie voll und dann haben sie nichts mehr gegessen. Ja. Irgendwann. Das war total dämlich. Ich habe das nie gemacht. Man wollte ihnen einfach so viel geben, aber sie sind dann irgendwann haben sie nichts mehr gegessen. Ja. Ich habe, glaube ich, die Wettbewerbe alleine schon. Ich weiß nicht, wie viele Stunden gespielt in Smaragd. Einfach, man hat einfach nur angemacht, um die Wettbewerbe zu spielen. Ja, das war so ein Zeitmann. Man braucht ein Spiel im Spiel, aber ich habe so viel gemacht. Und später kamen noch diese Dance-Moves dazu. Und das war so toll. Und ich weiß gar nicht mehr, was der Sinn dahinter war. Was hast du noch bekommen? Du konntest dann in diesem Endgame-Content, wo dann diese Arena da war, diese Kampf-Arena und wie die hieß? Kampfzone? Genau, dort war irgendwo eine Villa, wo du rein konntest, wenn du genug Bänder hast. Genau, und ich weiß auch nicht, was du da drin machen konntest, weil ich das nie gemacht habe. Achso. Ja, ich fand allgemein, ich habe erst einmal oder so in das Markt meinen nationalen Pokédex wirklich bekommen und dann in dieses Next-Level-Ding. Naja, das Endgame. Ja, dieses Endgame halt, wo du nochmal diese Insel hast, wo du dann diese ganzen anderen Viecher fangst. Die habe ich auch ehrlich gesagt nie so richtig erkundet, weiß ich gar nicht, was du alles machen kannst. Da konntest du noch gegen die Arena-Leute wieder kämpfen. Da gab's, ach so, ja, die wurden dann stärker. Gab's noch so ein kleines, übelste, abgeschottetes Haus, wo alles drin dunkel war oder so. Und da konntest du nochmal gegen die Arena-Leute kämpfen. Ja, aber was ich ganz viel gemacht habe bei der Platin, da habe ich zusammen mit dem Jonas, da haben wir eine Nacht komplett durchgemacht und wir sind nur in dieser unterirdischen Welt rumgerannt. Haben diese komischen Orbs oder was abgebaut, uns Höhlen gebaut, uns gegenseitig Fallen gestellt und uns um die ganze Map rumgehauen, wo es dann durch diese Schleuderfallen geworfen, dann eine Rauchfalle oder so. Das war's. Nein, nicht Stein von oben nach unten fliegt, da ist eine Falle. Ja, also Zeug. Und wir haben es irgendwie eine ganze Nacht gemisst. Einfach durchweg. Das kenne ich aber auch. Aber mir genauso. Das war auch so geil einfach. Die Geheimbasis einrichten. Ja, die Geheimbasis. Ja, Smaragd, cool. Dass die. Weißt du, wie oft das ich Baumhaus. Da. Ja, ich hab da irgendwie so gefühlt jeden Spot probiert einfach so mein Haus einzurichten und zu gucken, was ich das auch. Geilste. Ja. Das war übelst geil. Und irgendwo, okay, hier ist ein Loch, schnell mal. Also. Man denkt sich so, das ist es. Das ist das perfekte Haus. Und dann ist so die Wand noch zwischen den beiden. Dann ist es hier so ein Eingangsbereich und man sieht noch eine tolle, schöne, riesige Kammer und dann dazwischen so ein Riss und man kommt nicht rein. Genau. Ja, irgend so ein Scheiß immer. Das hat mich übelst genervt. Was ich aber richtig traurig fand in Schwarz und Weiß, dieses Musical. Das, also der Wettbewerb wurde abgeschafft und es gab noch ein Musical. Also man konnte die Pokémon noch verkleiden und dann konntest du den nur noch beim Tanzen zusehen. Das Tanzen war schon vorprogrammiert. Da konntest du nur noch zusehen. Du konntest Quicktime-Events reinballern. Ja, toll. Das ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Wettbewerbe in der Smaragd so funktionierten. Naja, Du hattest dann so Attacken, die so schön waren. Ja, genau. Anmutig, Coolheit. Das war so frustrierend, weil manche Attacken haben so verwirrt. Also, die haben was komplett anderes gemacht, als du erwartet hast. Genau, also zum Beispiel irgendwie Superschall hat die anderen Wettbewerbe verwirrt und dann wurden die Punkte abgezogen, dann gab es Minuspunkte und du standest ganz vorne, warst kurz davor zu gewinnen, dann setzt so ein scheiß Pokémon so eine verdammte Attacke ein, ist alles weg, alles ist weg. Ach ja. Ja. Andere Sache. Welche Pokémon fehlen von für euch noch? Was gibt's noch nicht? Eine Couch. Beste Antwort. Ja. Das können wir eigentlich so stehen lassen. Das müssen wir so stehen lassen. Das müssen wir so stehen lassen. Nächste Frage. Wie könnte man die Story noch verschönern? Was könnte man machen? Was wäre für euch die ideale Pokémon-Story? In-game meinst du jetzt? Ich glaube, die haben da schon eine ziemlich gute... aber es ist jedes Mal das Gleiche. Ja, ja, aber ja kann schon, ändern, das aber wenn wir wissen, dann kommt eine, dann kommt es einmal, wo es anders ist, dann regen sich einfach genau. 90% alle, oh, ihr könnt da nichts Neues probieren und sowas hier. Ja, Veränderung ist immer blöd. Ja, ja, genau, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und ich glaube, das kannst du einfach nicht machen. Das ist genauso wie, wenn du irgendwie dann Link oder sowas mal eine Sprachausgabe gibst. Einfach 90%. Eine Sprachausgabe, die. Ja, ich beschränke sich auf sie nicht. Und auch Navi, hey! Ja. Hey! Ja, hey! Aber das ist der Geist, der davor ist oder so. Ja. Ich habe nie Zelda gespielt. Watch out! Oh mein Gott! Also nicht einmal. Du kommst nicht zum Zelda-Podcast. Wir schweifen vom Thema ab. Ja, nee, aber eigentlich, wir sind ja jetzt fast eigentlich durch. Wir wollten über Pokémon Go reden. Okay. Hat euch der Pokémon... Das passt eigentlich jetzt, weil das jetzt noch die Zukunft ist und dann können wir abschließen. Hat euch eigentlich der Pokémon Walker nach draußen gebracht und zum Rennen? Nein, ich hab den immer so geschüttelt. Das hat funktioniert. Ich hab's immer meine Mutter, wenn die mit dem Hund gegangen ist, mitgegeben. Und der Max, der hat, den ich von uns gepiept hab, der hat immer, dass sein Bruder, weil der für die Armee musste, der immer so ewigen Läufe machen, so, das hat er dem immer mitgegeben und der hat dann immer für ihn die ganzen Pokémons hochgelevelt. Und wie geht das durch Schritte leveln? Du konntest das Schütteln. Ja, du kannst, glaube ich, maximal nur ein Level pro Lauf hochleveln. Keine Ahnung, aber du konntest das Ding schütteln und das hat es als Schritt erkannt. Das heißt, wenn du durch 30 Minuten der Ecke geschüttelt hast, so gemacht hast, brauchst du es. Das Schütteln sah gerade etwas panisch aus. Ich habe extra so gemacht. Ja. Naja, nee, wenn dann deine Mutter reinkommt. Nee, aber sitzt in der Ecke und schüttelst die ganze Zeit so. Ich bin ja falsch. Nee, aber du kannst dann, glaube ich, nur ein Level aufleveln, aber dafür hat es umso mehr Schritte, weil halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass du, glaube ich, was findest. Ich glaube, du konntest sogar ein Ei finden oder dergleichen. Also, jetzt noch Pokémon Go. Ja, okay, redet über Pokémon Go. Wer holt sich? Ja, alle. Ja, alle. Jeder, komm. Das muss sich jeder kaufen. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Also, ich würde es auch Geld auch nicht. Das ist es ja. Das kostet. Ne, bevor ich dafür. Ja, denk mal, die Pokéball. Also, der Trailer sieht geil aus, na klar. Aber ich denke mal nicht, dass die das so geil umsetzen werden. Ja, können. Das stimmt. Aber könnt ihr mir das mal so ein bisschen erklären? Weil in diesem Thema kenne ich mich jetzt nicht. Ja, und außerdem gibt es wahrscheinlich manche Hörer, die das nicht wissen. Deswegen erklärt es. Unsere Hörer und Sandra. Direkt mal auf YouTube. Nein, komm, ich will Leute, die jetzt in der Bahn sitzen, wenn wir es nicht machen, also. Das geht darum, dass, sag ich mal, mit deiner Handykamera halt dann so Augmented Reality halt hast. Ja. Also in das, was die Kamera dir zeigt, was gerade vor dir ist, werden die Pokémons eingebaut. Aber nur so, dass das halt alles miteinander vernetzt ist. Also sag ich mal, es gibt dann eine Koordinate, an der jetzt ein Pokémon X kommt. Ach so. Und dann sehen alle Pokémon Go-Spieler an diesem Ort das und das Pokémon und können da hinrennen und das fangen. Und die können halt auch mit ihren Pokémons dann gegeneinander Kämpfe machen. Das siehst du halt alles dann durch dein Handy-Display quasi in der echten Welt drinne. Ja. So grob und normal, cool. Das wird echt geil. Aber ist das Problem eine App oder was? Ja. Da gibt es dann so lustige Ideen, wie zum Beispiel, dass in Tschernobyl hast du dann. Ja. Weißt du, was dann die legendären gibt es nur einmal und in Tschernobyl ist dann Mewtwo. Das wäre lustig. Oder im Weltraum ist dann Arceus oder sowas. Weißt du, dann so, ich muss aber auch. Für die legendären gibt es so eine Art Event. Ja, wo du dich und nur dann, in Japan. Wahrscheinlich nur in Japan, leider. Aber du kannst dich dann an irgendwelchen Plätzen versammeln und dann gegen Mewtwo battlen. Warte jemals auf einem Pokémon-Event? Yo, ich auch nicht. Ich weiß noch, ich war schon mal die Kanto-Bus. Oh, ja. Da war es bei mir zu voll. Ja, schon mal einen Pokémon. Ich hab dich da übelst beneidet. Du hast mir einen ganzen Tag davon erzählt. Ich die ganze Zeit, Alter, ich will das auch. Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Aber da gab's auch. Es war der gleiche Tag, wo du mir deine ganzen gecheatelten Pokémons geteilt hast. Achso, da gab's keinen zeitlich gut zusammenpassen. Pokémon. Auf jeden Fall, wenn du bei Pokémon ja in diesen gegeneinander kämpfen Spielmodus dann in diesen Pokémon Supermarkt, in diesen Raum halt reingegangen bist, dann war der dort bei diesem Pokémon, dem du dort reingegangen bist, war der so voll, dass da wirklich auf jedem Feld eine Person stand. Genau. Und wenn du da rein bist du nicht von diesem Fleck, wo du landest, weggekommen und einfach wieder rausgebeamt. Das war so krass. Das war einfach wirklich rammelvoll. Und ich habe sogar ein Foto mit mir neben Pokabu. Dieses Schwein. Ah, okay. Was ist das? Keine Ahnung. Das Schwein, Starter-Pokémon. Hm? Das Schwein. Das gibt ein Schweinstarter-Pokémon. Das Schwein. Ja. Das Feuerschwein. Ja. Ja. Ach so. Ja. Mit F war das irgendwas Flammchen oder so. Ich kenn's nicht auf Deutsch. Schade. In welcher Edition ist das? Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß. Ja, genau. Achso, ja gut. Das Flammenschwein. Okay. Flammen-Pokémon. Ja, nee, Pokémon Day war ziemlich cool. Ich habe jetzt aber nicht mehr so viele Erinnerungen. Also, das ist in dem. Wie alt warst du da? Da gab es sogar einen Cosplay-Wettbewerb. Oh, cool. Hast du mitgemacht? Nö. Komm, ist langweilig. Ja. Der Blick des Todes. Gut. Es hat mich sehr, sehr gefreut, diesen Podcast halt zu machen. Wir haben jetzt sogar, ich glaube, das ist sogar jetzt der längste, den ich bis jetzt aufgenommen habe. Und endlich konntest du dich mal ausruhen, ne? Ja, ohne Mist, das war endlich, im Vergleich zum letzten Podcast, den ich eigentlich fast alleine bestritten habe, war das einfach wunderschön, euch einfach reden zu lassen. Es ist perfekt gelaufen, wie ich mir einen richtig schönen Podcast vorstelle, dass ich einfach nichts zu tun habe. Ja, dass ich Fame abtreiben kann. Ja, genau, genau. Und ich hab sehr viel gelacht. Ohne Mist, es war ein wunderschöner Podcast. Danke, dass ihr mit dabei wart. Einen zweiten Teil von Pokémon gibt's wahrscheinlich nicht, aber wir haben uns ja sowas von ausgequatscht. Wir haben fast die 2 Stunden geschafft. Was? Ja, fast. Das schaffen wir noch? Nee, das sind noch wahrscheinlich 6 oder 7 Minuten. Ach so. So. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielleicht mal einen Shotcast zu Pokémon Go machen, wenn es rauskommt. Wenn es rauskommt, können wir dazu noch was machen. Aber ja, bleibt gespannt. Bleibt dran. Ja, genau. bleibt dran. Abonniert den Pokala-Podcast. Abonniert unseren Pokala-Podcast. Immer mit C schreiben. Ja. Falls ihr uns sagen wollt, dass wir, keine Ahnung, die ganz wichtigsten Pokémon vergessen haben, an pokala@gmx.de. Und ja, wir sind überall zu finden. Ihr findet es eigentlich, wenn ihr nach Pokala-Podcast sucht. Pokala-Podcast. Ja. Bei Google. Ja, bei Google. Oder Bing. Oder Who. Ja, genau. Was okay, wer nimmt das schon? Eigentlich Google. Nee, okay. Also vielen Dank. Ich war der Ada. Ich war der Tom. Ich war die Sandra. Ich bin Flori. Ich bin immer noch Robin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Also ist nicht geschnitten. Nein. Vielleicht kommt es in die Outtakes. Nein.